Dann begrüße ich euch ganz herzlich zum zweiten Tag der Kantine Zone. Willkommen zurück an alle, die gestern schon da waren. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und euch gut zurechtgefunden in den Establishments. Und herzlich willkommen an alle, die neu da sind. Ich freue mich, dass ich jetzt Bernd Gerke hier begrüßen kann, der heute den ersten Vortrag hält über das kommandoadministrative System der zentralistischen Planung in der DDR. Bevor ich was zum Thema und zu Bernd Gerke sage, vielleicht noch ein paar organisatorische Anmerkungen. Für die, die neu da sind, ab 12 Uhr wird unser Einlass besetzt sein. Da findet ihr Ansprechpartner für alle nötigen Infos. Und falls ihr beim Zeltplatz oder in der Berni untergebracht seid, wir haben so kleine Infotouren eingerichtet, wo ihr euch einmal sammeln könnt und wir dann den Zeltplatz oder die Räumlichkeiten in der Berni zeigen. Das ist immer 12.30 Uhr, 17 Uhr und 20.30 Uhr. Genau, da könnt ihr euer Zeug ablegen, Zelte aufbauen und kriegt einmal alles gezeigt. Für die Leute, die heute früh schon da waren und gefrühstückt haben, will ich nochmal darauf hinweisen, dass es cool wäre, wenn ihr dran denkt, zu spenden. Ich denke, mit so einem Betrag von 2 bis 5 Euro seid ihr auf der sicheren Seite. Aber das ist so die Erfahrung, dass es gerne vergessen wird, insbesondere beim Frühstück zu spenden. Bitte macht das, das ist hier alles, genau, wird kostendeckend hier zur Verfügung gestellt. Ich will außerdem auf unsere Publikation hinweisen. Das ist nämlich auch so ein bisschen was Besonderes, weil die Hefte zur Kantine Sabot, zur Theorie und Geschichte des Anarchismus, die sind letzte Woche aus dem Druck gekommen. Das heißt, die Kantine Zone ist gleichzeitig so ein bisschen so eine Release-Veranstaltung. Diese Broschüre liegt dort hinten beim Büchertisch mit aus und ist relativ umfangreich geworden. Und man kann so ein bisschen vielleicht auch die Diskussion und Kontroverse nachverfolgen, die es im letzten Jahr rund um den Anarchismus hier gegeben hat. Gestern im Vortrag von Rüdiger Matz hat der ja so ein bisschen angemahnt, dass man sich der DDR und dem Realsozialismus annähern muss, jenseits von so projektiven Vorbestimmungen, also dass man seinen Standpunkt eigentlich vorher schon klar hat und dann sich die DDR anguckt mit einem Ergebnis, das man gerne haben möchte. Demgegenüber hat er gesagt, man muss wirklich gucken, was ist der Realsozialismus gewesen und versuchen, da eine analytische und begriffliche Bestimmung zu machen. Das soll heute, an dem heutigen Tag geschehen, mit einem Fokus auf die Ökonomie der DDR. Ich denke, dass es auch sinnvoll ist, das zu machen, sich die Ökonomie der DDR anzuschauen, gerade weil ja auch das Selbstverständnis des Realsozialismus gewesen ist, dass es eine sozialistische Wirtschaft gewesen ist. Wir haben das gestern schon andiskutiert, dass ein Begriff des Sozialismus auch nicht zu haben ist ohne eine politische Bestimmung, aber heute eben der Fokus auf die Ökonomie. Und da wird Bernd Gerke den Startpunkt machen. Bernd Gerke ist Historiker, beschäftigt sich viel mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und mit Betriebskämpfen. Und seine eigene Biografie hat auch was zu tun mit dem Thema, worüber wir uns hier eine ganze Woche lang austauschen wollen. Er ist Mitbegründer der Vereinigten Linken. Das war in der DDR eine linksradikale Opposition, die auch versucht hat, irgendwie so im Zuge der Wendebewegung nochmal eine Position aufzumachen, jenseits von dieser Alternative, entweder DDR-Staatskapitalismus oder Staatssozialismus oder Kapitalismus. Diese Alternative oder diese Entgegenstellung hat die Vereinigte Linke abgelehnt und wollte quasi einen demokratischen Sozialismus oder diese kommunistische Perspektive wirklich stark machen. Seitdem arbeitet Bernd Gerke immer wieder auch zu diesem Thema der DDR und zur linken Opposition, unter anderem im Arbeitskreis Geschichte sozialer Bewegungen Ost-West. Und so sind wir im Grunde auch auf Bernd Gerke gestoßen, weil er immer wieder Debattenbeiträge in verschiedene Diskussionszusammenhänge reingibt, auch zum Thema der DDR, oft auch zusammen mit Renate Hürtgen. Von den beiden liegen hinten auch Bücher und ja, das ist, glaube ich, was sehr wertvoll ist, dass ihr sozusagen aus dieser Erfahrung heraus, die ihr auch in diesem Staatssozialismus, Realsozialismus gemacht habt, dass ihr das aus einer linken Perspektive in die heutigen Diskussionszusammenhänge reingebt. So viel vielleicht zur Vorrede. Noch ein kleiner Hinweis, die Vorträge werden aufgezeichnet, das heißt nachher in der Diskussion wird das Mikro rumgegeben und wenn ihr nicht wollt, dass eure Beiträge auf der Aufnahme drauf sind, müsst ihr kurz Bescheid sagen, dann schneiden wir das raus. Soweit erstmal, ich freue mich, dass du da bist, Bernd, und bin gespannt auf den Vortrag. Ja, vielen Dank. Ja, ich wundere mich und bin sehr erstaunt und erfreut, wie viele Leute sich heute früh sozusagen eingefunden haben, um so ein bizarres Thema wie die Kommando befehlsmäßig administrative System sich das anzutun am frühen Morgen. Aber umso mehr freue ich mich natürlich und kann noch mal für diejenigen, die gestern noch nicht da waren, sagen, dass ich mich daran gemacht habe, nach dem sehr anregenden Vortrag von Rüdiger Matz gestern noch mal meinen eigenen Vortrag etwas umzustricken, nämlich bezüglich Bezug nehmend auf die Diskussion, die wir gestern hier im Saal hatten und seine Ausführungen. Leider kann er selber heute nicht dabei sein. Wir hatten uns gestern Abend noch mal dazu verständigt, weil ich ihm das gesagt habe, dass ich das tun werde. Aber er muss leider zu einer ganz dringenden anderen Angelegenheit. Aber es ist sozusagen im Einvernehmen, dass ich das auch in seiner Abwesenheit tue. Ich hatte gestern eine Frage gestellt, was ist denn das Sozialistische am Realsozialismus, weil er den Begriff auch so brauchte, wie ihn sehr viele gebrauchen. Und seine erste Antwort, er hat mehrere Antworten gegeben, seine erste Antwort war, na, zunächst mal nannten sie sich selber so. Und das finde ich interessant und einen ganz wichtigen Gedanken, weil nämlich genau zu dieser Art Denkweise hatte sich Marx schon mal im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie sehr dezidiert geäußert, als er sinngemäß sagte, so wenig man bei einem Individuum von dem Individuum das glaubt, was es von sich selber dünkt, so wenig kann man das mit den Gesellschaften tun, was sie von sich selber dünken. Es geht also nicht darum, ihre eigenen Worte zu verwenden, sondern die Kritik und die Analyse muss sich darauf richten, was sie waren. Und was sie waren, das ist bei Marx natürlich in allererster Linie geschuldet, dem Blick auf die Produktionsverhältnisse. Und genau das, denke ich, wenn wir über diese Begrifflichkeit reden wollen, müssen wir genau das auch tun und uns nicht nur auf die politischen Aspekte mehr oder weniger autoritär oder Menschenrechte ja und nein, Stasi ja und nein und so weiter und so fort beschränken, sondern nochmal die ganze Gesellschaft daraufhin abklopfen, dass sie einerseits sich als sozialistisch verstand, mit bestimmten marxischen Kategorien operierte und die Frage, die wir uns stellen müssen für die Analyse, was ist denn da dran? Und das möchte ich heute ganz gerne tun, weil mir geht es doch etwas anders als Rüdiger das gestern dargestellt hat. Er hat ja seine Gründe genannt, für die, die dabei waren, ihr wisst es noch. Er hat sehr stark gemacht, dass man im Fokus haben muss, dass jeder so seinen Blick hat auf die Historie, ne? Und dass man dann noch mal gucken muss, welche Interessen dabei sind und aus welcher Perspektive man das macht. Und mir geht es aber doch um die Genauigkeit. Da sind wir auch gestern schon und jetzt eben auch noch mal bei der Anmoderation Worte gefallen wie Realsozialismus, Staatssozialismus oder Staatskapitalismus. Und ich denke, wir sollten wieder eine Debatte führen, nicht kleinlich und zänkisch, sozusagen entlang solcher theoretischer Diskussion mehr oder weniger, dass sich dann gleich die Linke zerlegt, weil diese theoretische Debatte ist die eine Ebene und die politische ist eine andere. Oftmals können das Linke nicht auseinanderhalten, umso mehr plädiere ich das im Interesse der Genauigkeit der Begriffe eben doch dafür, das zu tun. Also was ich machen möchte ist, wenn wir zum Beispiel über Staatskapitalismus diskutieren, nehmen wir mal an, wenn die DDR als staatskapitalistisch definiert ist, ist die Frage, wie definieren wir dann heute das heutige China? Oder das Russland der NEP in den 20er Jahren, also die neue ökonomische Politik, als die Bolschewiki sozusagen die freie Marktwirtschaft wieder oder eine regulierte Marktwirtschaft wieder zuließen, sich Kapitalisten und Bourgeoisie sehr schnell wieder herausbilden. Das nannte man damals eigentlich Staatskapitalismus. Und China wird meines Wissens auch staatskapitalistisch genannt, und zwar zu Recht, weil da gibt es reales Kapital, auch privates Kapital, nicht nur Staatskapital. Es ist aber ein ganz anderer Typ von Ökonomie, als es die DDR war. Und wenn man es auf die Sowjetunion bezieht, ist das der Unterschied, wenn man so will, zwischen dem Staatskapitalismus der NEP und dann dem ökonomischen System, wie es sich unter Stalin herausgebildet hat. Und wenn man diese Begriffe alles sozusagen nicht genau untersucht und sich da festlegt, dann gerät man, glaube ich, in falsche Analysen, die auch dann ein falsches Handeln hervorbringen. Das Beispiel Sozialismus können wir auch nehmen. Ich nehme, der Rüdiger hat gestern aktuell Bezug genommen auf die kommunistische Organisation, diese neue rote autoritäre Gruppe. Ich hatte eine Auseinandersetzung, oder mehrere andere Leute auch, im Jahre 2011, als Inge Fied, ehemalige RAF-Aktivistin und Stasi-Mitarbeiterin, in Berlin verkündete, lauthals vor einer Generation ganz jungen Leuten, lauthals verkündete, die Zukunft des Sozialismus wird ungefähr so aussehen wie die DDR. So, und da kriegen die Dinge natürlich ihre politische Bedeutung aktuell. Wenn die Zukunft so aussehen wird wie die Vergangenheit, na dann Prost Mahlzeit, kann ich nur sagen. Da müssen wir, da reicht schon über Ökologie zu diskutieren, das nur nebenbei. Also, deshalb mein Plädoyer für die Genauigkeit der Begriffe, nochmal genau hinzugucken, eben die DDR unter diesem Gesichtspunkt auseinanderzunehmen und dazu beizutragen, und mehr werde ich hier heute auch gar nicht machen können und will es auch gar nicht machen, ich will nicht die Antworten, die ihr habt oder braucht sozusagen, die will ich euch gar nicht geben, sondern ich will eher dafür plädieren, dass wir erstmal richtige Fragen stellen oder in die Diskussion darüber kommen. Wie müsste man eigentlich bestimmte Fragen beantworten? Also das ist das Ziel meines Beitrags heute. Das ist der eine Punkt. Der zweite, warum habe ich eigentlich das Thema russisch formuliert am Anfang? Weil der oft so diskutierte Bezug auf die DDR meines Erachtens zu kurz greift. Zu kurz, das ist einerseits verständlich, in Deutschland auf die deutsche Teilgeschichte sozusagen zu gucken, in Ostdeutschland erst recht. Das Problem ist nur, allzu oft geriet mir in der Diskussion dabei völlig ins Abseits, dass nicht die DDR untergegangen ist, sondern das ganze sowjetische System. Und dass die DDR ein Satellitenstaat der Sowjetunion war, von Anfang an, in der spezifisch angepassten Weise sozusagen, wie sie nun mal in der DDR war, auch die Wesenszüge des sowjetischen Systems in sich reproduzierte. Das gerät völlig außer Kontrolle. Da wird dann über einen guten Anfang gedacht und hinterher war es nicht mehr so schön. Also solche Themen werden ganz oft diskutiert, aber über den Zusammenhang, über den genau nachzugucken, wie war denn wirklich dieser Anfang? Also das gehört genau dazu, zu diesem Thema, wenn ich über das wirtschaftliche Planungs- und Leitungssystem, nämlich das befehlsmäßig administrative System, heute spreche. Der Begriff selber ist in der Zeit Gorbatschows, der Perestroika, quasi über die Reden der sowjetischen Politikerinnen und Politiker, oder Politikerin fällt mir gar keine ein, aber Politiker waren es ja doch eher in Moskau noch mehr als in Berlin, da in den Reden von denen, in den Diskussionen der sowjetischen Ökonomen, die dann in DDR-Zeitschriften wie die Sowjetwissenschaft rüberschwappten, da ist dieser Begriff sozusagen als der Gegner oder als das System, was es zu überwinden gilt durch eine Modernisierung, durch eine Demokratisierung, auch in die DDR gedrungen, zu Leuten vorgedrungen, die sich vorher eigentlich mit diesen Fragen so in der Form nicht beschäftigt hatten. Darum habe ich sozusagen, weil ich denke, dass wir diesen russischen Bezug und den sowjetischen Bezug von vornherein hineinnehmen müssen, habe ich sozusagen auch diesen russisch-sowjetischen Titel gewählt. Das Bedeutsame sozusagen ist ja nicht nur, dass die DDR das Modell sozusagen kopiert, übernommen, übertragen hat auf den später dann ostdeutschen Teil sozusagen, das ehemalige Mitteldeutschland, zu übernehmen und zu übertragen, sondern das ist auch deshalb bedeutsam, weil die Sowjetunion natürlich auch ganz existenziell hineinregiert hat, nach wie vor in die DDR, wesentliche Ereignisse des Ablaufs von ihr geprägt worden sind, also hat sozusagen ganz wichtige praktische Intervention für die Geschichte der DDR gemacht. Ich nehme nur wenige Beispiele. Das beginnt mit der Gründung der DDR. Das bezieht sich auf den 17. Juni, also den Aufstand der ostdeutschen Arbeiterklasse, der schon damit zu tun hat, oder hat eigentlich zweimal mit den Sowjets zu tun, insofern als im Jahr 1952 nach dem Scheitern der Stalinnote alle alle Führung der mittelosteuropäischen Länder, das betraf eben nicht nur die DDR, nach Moskau zitiert wurden. Und dann wurde ihnen gesagt, liebe Leute, jetzt habt ihr nicht mehr nur demokratisch-antifaschistisch zu sein, jetzt baut ihr einen Sozialismus auf, denn wir müssen aufrüsten, der Westen rüstet auf und jetzt kriegten die auf, wir braten sozusagen innerhalb von wenigen Tagen alle bisherigen Pläne umzuschmeißen und sozusagen eine neue Politik, auch eine Wirtschaftspolitik zu machen, die also den Waffenschmieden dann dient, die man sozusagen brauchte, um dem aufrüstenden Westen gleich zu tun. Und ein Jahr später, im Juni dann, kriegten sie den Gegenbefehl, als die Sowjets nach Stalins Tod merkten, dass das hier eskaliert und zum Aufstand zu werden droht, kriegten sie den gegenteiligen Befehl und haben dann, sind dann aus Moskau wiedergekommen und haben den neuen Kurs verkündet. Ich lasse es dabei, der dann zum Auslöser sozusagen wurde, des 17. Juni. Das Gleiche können wir über den Mauerbau sagen, bis hin zur Absetzung Walter Ulbrichts. Also das hat seine Bedeutung bis in, na, bis ganz an den Schluss, kann man ja sagen, als Egon Krenz, nachdem er erster Sekretär geworden ist, das hat gerade SED seinen ersten Antrittsbesuch bei Gorbatschow machte und sagte, lieber Michail Gorbatschow, die DDR ist das Kind der Sowjetunion, bekennt sich denn die Sowjetunion noch zu ihrem Kinde? Das ist etwas höflicher ausgedrückt als zu sagen, wir sind euer Geschöpf. Das muss man also sozusagen im Kopf haben. Die Frage für die Ökonomie, die sich damit beschäftigt, der will ich jetzt im Folgenden nachgehen, weil ja die Behauptung, dass das Volkseigentum die Grundlage der sozialistischen Entwicklung der DDR sei, auch in der Verfassung später dann so verankert, sozusagen den Alltag und das Selbstverständnis dieses Staates wesentlich mitbestimmte. Und ich will einfach jetzt mal nachgucken, was denn sozusagen an dem Volkseigentum wirklich dem Volk gehörte, wie das funktioniert hat und wie das bürokratisch-administrative, das befehlsmäßig-administrative System sozusagen diesen konkreten Typus am Laufen gehalten hat, zum Funktionieren gebracht hat. Also das ist sozusagen das, was ich jetzt im Konkreten, wem ich mich zuwidmen werde. 1945, Ausgangspunkt klar, in ganz Deutschland herrschen Militärdiktaturen sozusagen in den jeweiligen Zonen und unter Anweisung der Alliierten sozusagen, jeder für sich in der Zone und nach Verabredung dann auch in ganz Deutschland, erteilen die sozusagen die Befehle zum Wiederaufbau, zur Einrichtung von zivilen Verwaltungen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das eine, Selbstverständliche weiß jeder. Aber dazu gehörte eben auch unter anderem, dass die Sowjets in ihrem Bereich, und ich werde jetzt nur noch darüber reden, in ihrem Bereich in den wiedergegründeten oder in den neu gegründeten Ländern, deutschen Ländern, die zur sowjetischen Zone gehörten, dass sie dort unter anderem eben Zentralverwaltungen einrichteten, die die Aufgabe hatten, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen, zivile Verwaltung. Die wurden also von den Sowjets eingesetzt, was ganz wichtig ist. Am Anfang war das alles logischerweise unter den Katastrophenbedingungen nach dem Kriege alles sehr improvisiert. Da war nichts mit Planung, sondern da ging es Hand in Mund und zu verhindern, dass Leute verhungern, erfrieren und so weiter und so fort. Das wisst ihr alle, das muss ich jetzt nicht ausführen. Aber dazu gehörte unter anderem auch die Einsetzung innerhalb dieser zivilen Zentralverwaltung oder der ökonomischen Zentralverwaltung, die Einsetzung von sogenannten Sequester-Kommissionen. Sequester heißt, dass Eigentum unter Staatsaufsicht gestellt wird. Es wird nicht formal juristisch enteignet, aber der Staat hat die Kontrolle und du hast dann als Eigentümer oder Eigentümerin nicht mehr die Kontrolle darüber. Und von Anfang an haben die Sowjets bereits 1945 mit diesen Sequesterkommissionen Nazi-Größen, Nazi-Eigentum, das Eigentum der Rüstungsindustrie und so weiter quasi unter Sequester gestellt. Noch eben im Rahmen der Zentralverwaltung der einzelnen Länder. 1946 gab es dann in Sachsen einen Volksentscheid, der nämlich über die Enteignung der Kriegsverbrecher und der Rüstungsindustrie und Kriegsgewinnler und so weiter und so fort. Ich denke, das wisst ihr auch alle. Und dieser Volksentscheid ist mit großer Mehrheit und mit dreiviertel Mehrheit von der Bevölkerung angenommen worden. Übrigens auch etwas, was kaum in der historischen Diskussion ist, wenn man über die Nachkriegszeit redet, auch bei Linken eher weniger, wie groß die Zustimmung zur Enteignung von Nazis und der Großindustriellen war in dieser Zeit. Ich glaube, Renate Hürtgen wird in ihrem Workshop heute Nachmittag nochmal auf diese Stimmung konkreter eingehen. Ich erspare mir das. Ich will nur zeigen, die Sequestrierung und dann der Volksentscheid führten dazu, dass verstaatlicht wurde durch diese Zentralverwaltung und die Zentralverwaltung der anderen, also nicht sächsischen Länder in der sowjetischen Zone, die übernahmen das ohne Volksentscheid und haben also sozusagen das sequestrierte Eigentum dann quasi in die Verwaltung der Zentralverwaltung übernommen. Ich erspare mir jetzt Details über den weiteren Gang. Eine große Planung war da noch nicht möglich. Da ging es immer auch, ich sage mal, bis 1948 immer nur bestenfalls um Quartalspläne, aber eigentlich immer nur improvisieren aus der Hand in den Mund. Aber das ändert sich in dem Moment, als sich dann 1947 Ende der Kalte Krieg zuspitzt, im Westen die Vorbereitungen für den Weststaat geschaffen würden, in der B-Zone, dann später Tri-Zone. Und das führt die Sowjets dazu, die bisher sozusagen da gar keine Initiativen unternommen hatten, die sowjetische Zone als Ganzes sozusagen zu zentralisieren, sondern das immer auf der Länderebene hielten und ansonsten ihre Anordnung als sowjetische Administration gegeben haben. Die haben jetzt sozusagen die Vereinigung der sowjetischen Zone unter einem Zentrum forciert. Und das war die Gründung der Deutschen Wirtschaftskommission, so nannte sich das. Das war sozusagen eine Wirtschaftsregierung für die sowjetische Zone, kann man sagen, die von den Sowjets eingesetzt wurde. Die hatte dann sofort auch das Recht, die Zentralverwaltung in den einzelnen Ländern zu kontrollieren und bereitete bereits für die zweite Hälfte 1948 den ersten Halbjahrplan vor und sofort für die Jahre 49-50 ein Zweijahresplan. Und da wird es dann tatsächlich ganz konkret so, dass diese Jahresplanung, ich gehe dann noch konkret darauf ein, was das denn bedeutet, dass diese Jahresplanung oder für den Zweijahresplan bereits völlig nach sowjetischem Vorbild funktionierten. Das Eigentum, wie gesagt, war bisher in Staatseigentum unter sowjetischer Kontrolle an diese Verwaltung, die von den Sowjets eingesetzt wurden, von denen verwaltet worden und zentralisiert. Mit diesem Zweijahresplan gibt es ein paar wichtige Dinge. Ich denke mal, da wird der Hauptteil auch eher von Renate heute Nachmittag behandelt werden. Aber für mein Thema ist es nochmal wichtig, das auch zu betonen. Mit dieser Zweijahresplanung und der Zentralisierung für die sowjetische Zone gingen bestimmte Regularien oder Deregularien der Nachkriegszeit wieder verloren. Zum Beispiel hatten sich die spontan 1945 gegründete Betriebsrätebewegung in der sowjetischen Zone, die hatte de facto zu großen Teilen in dieser Übergangszeit, wo die Eigentümer in den Westen geflohen waren, neue Strukturen noch nicht da waren, haben die de facto die Betriebe zu großen Teilen verwaltet und unter dem Druck der Beschäftigten in dieser Zeit, der äußeren Not noch dazu, haben sie das verhasste Normsystem, was sie sozusagen noch aus Vorkriegs- und Weimarer Zeit kannten, und den Akkord ist Mord, hat noch Leute im Ohr, das haben sie abgeschafft und mit der Einführung des Zweijahresplanes haben die Sowjets darauf bestanden, dass jetzt wieder nach Norm gearbeitet wird. Und insofern war das auch eine Veränderung der Machtstrukturen, die sich unmittelbar nach dem Krieg herausgebildet hatten in den Betrieben und auch eine Veränderung natürlich dann in der gesamtstaatlichen und sich jetzt neu formierenden sowjetischen Zone, die sich dort abzeichnet. Dann kommt, und das ist die interessante Frage, bisher haben wir es eindeutig, gar nicht zu bezweifeln, mit dem Staatseigentum zu tun, auf einer Ebene eines noch gar nicht vorhandenen Staates, sondern bloß staatlicher Verwaltungsstrukturen im Vorlauf eines Staates. Aber mit der Zuspitzung dieses Kalten Krieges und jetzt kommt noch dazu eben, dass gleichzeitig ja seit Ende 47 und dann insbesondere 48. Der Schisma, sprich der Streit in der kommunistischen Bewegung zwischen Tito und Moskau ausgeht und Jugoslawien scheidet aus dem Moskauer Verband der kommunistischen Parteien aus und macht sich selbstständig. Das alles führt dazu, dass nun besonders rigide in dieser Zeit das sowjetische Modell überall in Osteuropa durchgedrückt wird und die Kontrolle Moskaus über die osteuropäischen Länder und dann eben auch über die nun sich gründende DDR ausgedehnt wird. Jetzt heißt es ganz klar, alles nach sowjetischem Vorbild. Marxismus, Leninismus statt Bebel und Liebknecht wie in der Anfangszeit und vieles andere mehr. So, was passiert aber nun mit dem Volkseigentum? Bisher haben wir ein Staatseigentum, was von der Deutschen Wirtschaftskommission zentralisiert wurde. Und nun könnte ja natürlich so aussehen, dass jetzt tatsächlich das Volk durch die Gründung der DDR sich in Besitz dieser Produktionsmittel bringt. Einen Moment will ich nochmal auf den Aspekt Eigentum eingehen. Bei Marx liest man unter anderem eben auch im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, aber im Kapital und anderen Stellen eben auch, dass Eigentum eigentlich nur der juristische Ausdruck für Produktionsverhältnisse ist. Also das muss man immer im Kopf behalten, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, was bezeichnen die jeweiligen Autorinnen und Autoren eigentlich, wovon reden sie? Reden sie von juristischem Recht, von juristischen Akten oder reden sie tatsächlich von Ökonomie, von realen Produktionsverhältnissen? Auf der Rechtsebene ist es das seit römischer Zeit, also sozusagen geltende jus utendi et abutendi, so nennt man das, das Recht, das Seinige zu gebrauchen und verbrauchen. Das ist das Recht des Eigentümers und dazu gehört denn in Zeiten sozusagen moderner kapitalistischer Großorganisation dann eben auch alles im Kapital auch nochmal nachlesbar, für die, die sich im Detail dann dafür interessieren, gehört das Direktionsrecht, wenn man, sagen wir mal, kooperative Arbeiten hat wie in einer Fabrik sozusagen. Also das Recht als Eigentümer zu bestimmen, wie die Arbeit organisiert wird, wie die Arbeitsabläufe sind, was die Leute zu tun haben und so weiter und so fort. Das gehört automatisch mit zum Eigentumsrecht. Also kann nun mit der Gründung der DDR das Volk dieses Recht in Anspruch nehmen? Das heißt, wie funktioniert es praktisch? Das ist sozusagen ja die entscheidende Frage. Das wäre ja immerhin rein theoretisch noch denkbar, dass nun mit der Gründung der DDR das Volk den Zugriff auf dieses enteignete und verstaatlichte Staatseigentum nun, also sozusagen dieses Recht erhält, das nun in seinen praktischen Begriff zu über, in seinen praktischen Gebrauch zu übernehmen. So, das Gegenteil ist allerdings der Fall. Ich hatte ja erwähnt, dass sozusagen die Gründung der DDR quasi in einer Zuspitzungsphase des Kalten Krieges und der Stalinisierung der DDR selber stattfindet. Es ist eine Zeit, die seit 1948 sozusagen eingesetzt hat, besonders stark, wo Sozialdemokraten, Trotzkisten, Rätekommunisten, alles, was man sozusagen noch sich gerade wieder neu organisiert hatte, auch an linker Opposition in der sowjetischen Zone, wo man sie alle verhaftet, die kriegen im Schnitt 25 Jahre. Das ist der Preis der damaligen Zeit. Also es sind massive Repressionen und übrigens auch gegen Anarchisten. Nicht? Das ist klar. Willi Jelinek ist vielleicht hier in Sachsen noch ein Begriff, war eigentlich der Kopf der anarchistischen Bewegung in Deutschland nach dem Kriege, die Anlaufstelle in Zwickau. Also sie alle werden sozusagen jetzt ins Zuchthaus verfrachtet, wenn sie nicht gerade in den Westen fliehen können. Dazu kommt, dass sozusagen die SED selber neu ausgerichtet wird zur stalinistischen Herrschaftspartei. Am Anfang, bei ihrer Gründung, waren ja mehr Sozialdemokraten als Kommunisten, war sie die stärkste Partei in Deutschland mit 1,3 Millionen 1946. In der Zeit, von der ich jetzt hier gerade spreche, verlassen Hunderttausende diese Partei durch die Repression, weil die Repressionswellen gegen Unangepasste und so weiter auch durch die Partei hindurchgehen. Die wird jetzt zum harten Kern des stalinistischen Machtapparats gebracht, der das Schwert sozusagen der Verfolgung oder der Entmachtung zumindest richtet sich gegen die Inlandkommunisten, durch Ulbricht, der kam ja mit der Gruppe Ulbricht, über die Details wollte ich eigentlich gar nicht reden, aber der kam ja frisch aus Moskau 1945 eingeflogen, um eben die Moskauer Linie hier durchzusetzen. Die Inlandkommunisten werden entmachtet, die Westimmigranten werden entmachtet und es geht sozusagen dann eben, gibt mehrere Kampagnen in der SED, die sozusagen faktisch bis 1952, das hat die ehemalige PDS Historikerin Wilfriede Otto nachgewiesen, gibt es faktisch eine neue Partei, eine stalinistische Herrschaftspartei. In der sind noch genug Rudimente von Arbeiterbewegung, aber sie ist jetzt ganz klar etwas anderes als die Partei von 1946. So, also die Zeichen sind ganz ungünstig für den Zugriff des Volkes auf dieses Volkseigentum. Und um das am einfachsten deutlich zu machen, wie sich das dann artikuliert hat, das ist nochmal zu gucken, wie denn mit der frisch gegründeten DDR das höchste Verfassungsorgan, die Volkskammer, nun mit diesem Volkseigentum umgehen kann. Und was das bedeutet für die Aneignung dieses verstaatlichten Eigentums. Vor dem Hintergrund dessen, was ich eben sagte, wird sich niemand mehr darüber wundern. Am 15. Oktober 1950 ist dann nach der Gründung der DDR durch die sogenannte Volkskongressbewegung, die von Walter Ulbricht und Co. sozusagen entfacht wurde, ist dann sozusagen die Volkskammer das höchste Verfassungsorgan der DDR und wird am 15. Oktober dann gewählt, 1950, und beeindruckenderweise bei einer Wahlbeteiligung von 98%. 98%, das ist schon was, aber vor dem Hintergrund des eben Gesagten wundert man sich schon nicht mehr darüber, man wundert sich dann auch nicht, dass die Zustimmung dann der Gewählten bei 98,72 lag und die Nein-Stimmen, die lagen bei 0,28%. Zustimmung aber wofür? Inzwischen gab es keine Möglichkeit mehr, zwischen Parteien zu wählen, sondern es war die sogenannte Einheitsliste der Nationalen Front, wo vorher festgelegt wurde, wie die Volkskammer aufgeteilt wurde. Da hatte die SED-Fraktion in der Volkskammer nie die Mehrheit, obwohl sie die meisten Mitglieder in der Volkskammer hatte, denn zu dieser Nationalen Front gehörten eben nicht nur die Blockparteien, sondern eben auch die sogenannten gesellschaftlichen Organisationen, die FDJ, der FDGB, die DSF und so weiter und der Deutsche Turn- und Sportbund natürlich dann auch noch. Und die sind in der Regel alle von SED-Leuten geführt worden. Und so war also von vornherein klar, wie diese Volkskammer zusammengesetzt wurde, wie sie zusammen gewählt wurde. Später nannten wir das Zettelfalten, kennt ihr einige hier vielleicht auch noch. Und das bedeutete natürlich offene Wahl. Man ging nicht mehr in die Wahlkabine, weil diejenigen, die in die Wahlkabine gingen, die kriegten dann richtig Ärger. Das war zu verschiedenen Zeiten verschiedener Ärger, aber in der Zeit, als sozusagen tatsächlich Terror und große Repression durchs Land sausten, hat das erheblich den Leuten Angst gemacht. Und eine der Folgen war dann unter anderem die Forderung des 17. Juni nach freien Wahlen. Denn die hatten die Wahl von 1950 alle noch im Hinterkopf und die Wut darüber, dass das so zustande gekommen ist. Das heißt also, de facto ist mit der Gründung der DDR die Bevölkerung aus der Gestaltung dieses Volkseigentums von vornherein wieder ausgeschlossen, denn die Führung, die sozusagen sich nach 45 oder von den Sowjets etabliert wurde, die hat auch nun wieder das Sagen und das andere ist mehr oder minder Beiwerk. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass mit der Gründung der DDR dann die Aneignung sozusagen als Volkseigentum passiert sein sollte. Das kann man definitiv ausschließen. So, wie stellt sich das dann aber nun bei der Planung und Leitung im Alltag dar? Da kommt eben jenes eben auch von der Sowjetunion übernommene System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft zum Tragen, indem sich genau eine solche Art von Zentralismus, in dem die Spitze, die niemand gewählt hat, die sich selber an die Macht gebracht hat oder in dem Fall von der Besatzungsmacht an die Macht gebracht wurde, das Sagen hat. Und das Planungssystem realisiert eben sozusagen auf eine bestimmte Weise dieses sowjetische System. Es gibt leichte Abweichungen, aber der Kern ist immer dasselbe. Das heißt also, die Betriebe werden jetzt von den Ministerien direkt angeleitet, sind direkt den entsprechenden Industrieministerien unterstellt und in den jeweiligen Fachverwaltungen in diesen Ministerien, die dann auch den Betrieben die Auflagen erteilen und sozusagen die Plankennziffern ihnen überhelfen. Die Betriebe mussten oder konnten ihren Bedarf natürlich auch nach oben melden. Doch im Kern sozusagen ist dann oben, sprich in der Regierung und ihren Einrichtungen, zum Beispiel in der staatlichen Plankommission, ist dann entschieden worden, was denn gesellschaftlich notwendig ist. Und entsprechend dieser Entscheidung, die vorher dann vom Politbüro bestätigt wurde, dann vom Ministerrat, also der Regierung der DDR, wurde dann dieser Plan durchgestellt. Und die Planauflagen sozusagen, das sind damals in dieser Anfangszeit nach sowjetischem Vorbild praktisch Erzeugnisgruppen, meinetwegen Schrauben, große Schrauben, kleine Schrauben, dicke, dünne, das wird jeweils differenziert noch. Und die Auflagen werden sozusagen in Naturaleinheiten den Betrieben aufgelegt. Also es gilt, so und so viel Tonnen Waldstahl herzustellen. Dünnen Waldstahl, dicken und so weiter, so viel Tonnen Blech und so weiter und so fort. Von dieser Art Plansystem, Auflagensystem, leitet sich, manche kennen den für möglicherweise noch, der Begriff Tonnenideologie ab, weil es ging darum, möglichst viele Tonnen nach oben, sprich der Planungs- und Leitungsbehörde, dem Ministerium zu melden. Das war also, das Analoge gilt dann für Meterstoff und so weiter und so fort. Also die Qualität spielt in dem Sinne für den Betrieb keine Rolle, sondern immer nur die Erfüllung der Planaufgaben. Und die Qualität, die wird sozusagen in den Vorschriften für die jeweiligen Erzeugnisgruppen festgelegt. Auto, Viertaktmotor und so weiter und so fort. Auto, Zweitaktmotor und so weiter und so fort. Also so läuft das Planungssystem im Großen und Ganzen ab. Die Entscheidung darüber, ob der Betrieb Investitionen bekommt, um sozusagen sich zu erweitern, zu modernisieren, die fällt eben nicht im Betrieb. Die fällt ausschließlich in der zentralen Planungsbehörde sozusagen und immer an oberster Stelle dann im Politbüro. Da wird entschieden, welcher Zweig wird entwickelt, welcher Zweig wird nicht entwickelt, was muss warten, wo sind die Prioritäten. Das heißt, letztendlich muss ich eine Behörde, das ist dann am Schluss immer das Politbüro, und das bleibt ja dann bis zum Schluss so, die muss darüber befinden, wie viele Tonnen Schlüpfergummi hergestellt werden, Haarklammern, Elektronikbauteile für irgendwas und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, und das war für die DDR und die Tschechoslowakei, als den beiden höchst entwickelten Ländern, dann im späteren RGW, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das sozusagen der Ost-Comic-Con genannt, sozusagen die Ostvariante des grenzübergreifenden Verbundes der Länder, für die war das von Anfang an ein Problem, weil sie hochentwickelte, wenn man will, die höchst entwickelten Industrieländer der Welt mit waren. So, das heißt, mit einer ausgefeilten Differenzierung der Produktion, die eben durch eine Zentrale kaum sozusagen zu erfassen ist, während die Betriebe in ihrem Interesse ausgeschlossen worden sind. Also, das ist sozusagen eine ganz klare Sache. Der Gewinn des Betriebes, der wurde einkassiert, weil ja die Zentrale entschieden hat, wo sind die Prioritäten. Das heißt, er hatte eben letztendlich nur das Interesse, den Plan zu erfüllen und die entscheidende Kennziffer für die Bewertung des Betriebes nun, also wie man ihn einschätzt, war nicht nur die Erfüllung dieser einzelnen Erzeugnisgruppen, sondern es war vor allen Dingen eine Kennziffer, die hieß Bruttoproduktion, das war die Bruttoproduktion. So, und in der Bruttoproduktion, da sind eben alle Bestandteile eines Produkts sozusagen mit eingerechnet, wie der Materialverbrauch. Und wenn ich sozusagen viel Material verbrauche, dann kann ich natürlich auch meine Bruttoproduktion gut abrechnen im Plan. Das heißt, die Betriebe hatten gar kein Interesse daran, zum Beispiel Material einzusparen, zu rationalisieren und so weiter und so fort. Und wenn sie selbst Lust hätten, dann bekamen sie die Mittel oft nicht, weil sie nicht im Plan enthalten waren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die entscheidende Frage aber ist, Welche Rolle hat eigentlich und welche Möglichkeiten hat die Arbeiterklasse als Ganzes oder wenn man das jetzt als Volkseigentum wieder betitelt, das Volk als Ganzes auf diese Proportion der Volkswirtschaft, auf die Relation zwischen, sagen wir mal, Konsum und Investitionen, zwischen Investitionen in den Zweig, zu entscheiden, mitzureden. Auf dieser Ebene gab es die eben nicht. Das heißt, dieses Jus utendi et abutendi ließ sich auf diese Weise mit diesem Planungssystem nicht realisieren. Jedenfalls nicht fürs Volk. Ich rede ja immer nur vom Volkseigentum. Und das war dann in der Verfassung, in der späteren so. Die erste Verfassung war ja noch nicht sozialistisch. Die DDR, oder nannte sich nicht sozialistisch, die DDR war ja ein antifaschistisch-demokratischer Staat. Darum heißt sie ja Deutsche Demokratische Republik und nicht Deutsche Sozialistische Republik. Diese Position war ja bis 1952, also bis sie dann nach dem Scheitern der Stalinnote nach Moskau bestellt wurden, war das ja nicht die Position, dass man den Sozialismus aufbaut, sondern ihn nur vorbereitet, indem man einen demokratisch-antifaschistischen Staat schafft. Aber diese Linie war auch schon vorher, noch vor Kriegsende, in Moskau beschlossen worden. Und zwar eigentlich für alle kommunistischen Parteien oder egal, wie sie sich dann nach dem Kriege nannten. Also das ist ein ganz wichtiger Aktionshintergrund sozusagen für diese Situation. Es bleibt dabei, dass durch dieses Planungssystem, das war sehr ineffizient, es brachte eine gewisse Rationalität nach den, sagen wir mal, Provisorien, die die Nachkriegszeit hatte, in den wirtschaftlichen Ablauf, aber es war äußerst ineffizient für die Motivierung der Einzelnen. Die Motivierung der Einzelnen, auch des Managements in den Betrieben, das lief dann über Kampagnen der Partei oder des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und so weiter und so fort. Denn in den ökonomischen Strukturen dieses Planungsleitungssystems war diese Motivation so nicht vorhanden. Es gab zwar zum Beispiel noch in der Zeit der Deutschen Wirtschaftskommission von den Sowjets die Auflage, die sollen wieder die Norm einführen jetzt sozusagen, die abgeschafft wurden. Dafür gab es dann Belohnungen, damals noch in Gestalt eben auch von Lebensmitteln oder erhöhten Lebensmittelmarken, die man den einzelnen Arbeitern und Arbeiterinnen zukommen ließ, wenn sie schön fleißig den Plan erfüllten. Also insofern hat man das natürlich auch weiterentwickelt, aber ich gehe auf diesen Aspekt nicht wirklich weiter ein, weil dazu kommt dann noch die Gestaltung des Preisniveaus und der Preise überhaupt, die am Anfang noch aus der Nazi-Zeit also sozusagen eingefroren wurden von 1944. Also da gibt es viele Aspekte, die dazu führen, dass in dieser Zeit sozusagen dieses sowjetische System nicht wirklich funktioniert hat und jedes Mal irgendwie mit Krisen nach einem gewissen Zyklus sozusagen von Anfangserfolgen in der Regel geendet hat. Ja, ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, dass in diesem System, was so völlig von oben nach unten sozusagen orientiert ist und wo dann sozusagen Bewusstseinsappelle am Schluss sozusagen aushelfen sollten, was eben durch die ökonomische Wirklichkeit nicht in Gang gesetzt worden ist. Wie sah das nun sozusagen bei der Plandiskussion aus? Weil ja immer wieder, auch in den Lehrbüchern der DDR und der Sowjetunion, findet man das natürlich. Es gibt eine Plandiskussion in den Betrieben und dadurch sind alle Werktätigen mit ihren Initiativen mit in der Gestaltung sozusagen dieses Volkseigentums dabei. Die Realität dieser Plandiskussion war bereits nach kurzer Zeit den Leuten klar gemacht worden. Und die war am Ende der DDR immer noch so. Wer von euch DDR-Bürger war und im Betrieb war, wird das selber noch in Erinnerung haben. Was diskutiert wurde, das war der Planvorschlag, der von oben kam, der Planentwurf. Und die Diskussion, die man im Betrieb zu führen hatte, war, wie überbieten wir diesen Plan? Wie können wir die Arbeitsproduktivität noch mehr steigern? Das heißt, die Diskussion darüber, ob dieser Plan so überhaupt sinnvoll war, ob für die vorgesehene Steigerung der Arbeitsproduktivität überhaupt genug Investitions- und Rationalisierungsmittel in diesem Plan bereitgestellt wurden. Solche Diskussionen, die waren nicht nur unbeliebt, sondern gerade in den Anfangsjahren, als sozusagen mit harter Repression vorgegangen wurde, wurde man sehr schnell als Saboteur am Aufbau der DDR sozusagen vom Hof gejagt. Ja, also das hat sich natürlich sehr schnell rumgebracht und herumgesprochen nach den ersten Erfahrungen und haben sich natürlich dann auch die Leute, sprich die Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeiterinnen und Arbeiter sozusagen, innerlich von diesen Plandiskussionen verabschiedet. Aber diese betriebliche Ebene will ich, wie gesagt, gar nicht behandeln. Das wird ja Renate heute Nachmittag noch in ihrem Workshop machen. Aber es gehört sozusagen zur Vollendung, bis zur untersten Stufe zu gehen in diesem Planungssystem. Dass es eben von oben bis unten quasi bürokratisch, zentralistisch durchgestellt worden ist, sozusagen. Das hat sich in den 60er Jahren natürlich etwas verändert. Es wurde modernisiert. Es wurde flexibler gehandhabt. Man hat jetzt also angefangen, nicht nur Erzeugnisgruppen aufzustellen, die blieben natürlich für die Bilanzierung eines gesamtstaatlichen Planes, aber man führte Kategorien ein, auch für die Betriebe, dass sie sozusagen ihre Mittel für die erweiterte Reproduktion, also für Investitionen, um sich weiterzuentwickeln, sich zu rationalisieren oder aber auch auszubauen, dass man sozusagen den Betrieben diese Mittel und die Entscheidung darüber zubilligte in einer Weise, wie man das vorher nicht getan hat. Das war sozusagen die Konstellation, die dann in den 60er Jahren durchgesetzt wurde. Nun fanden auch Plandiskussionen teilweise statt, wo die Leute tatsächlich sich auch beteiligten. Das war aber nicht die Frage, die ich im Großen aufgeworfen habe, die nach wie gestalten wir Volkseigentum oder das Volkseigentum, die Wirtschaft der DDR, die Strukturen, die Aufteilung in Zukunft und Vergangenheit, wenn man so will, über die Ziele überhaupt der gesellschaftlichen Entwicklung. Das betraf nicht dies, sondern das betraf jetzt Einzelheiten des Betriebsgeschehens, weil nämlich zum Beispiel der Kultur- und Sozialfonds im Betrieb wurde jetzt vom Gewinn, vom erwirtschafteten Gewinn des Betriebes abhängig gemacht. Und da gab es in der Tat auch Diskussionen darüber, ob wir lieber das Kinderferienlager ausbauen wollen oder irgendwas anderes, den Kindergarten. Solche Art, auf der Ebene gab es ja wohl Diskussionen, aber die Entscheidung haben natürlich auch nicht die ganz unten getroffen, sondern die Entscheidung hat die Direktion und die Parteileitung zusammen getroffen. So, die haben aber natürlich gehört, wie die Stimmung im Betrieb ist. Aber das ist was anderes. Das springt nicht aus dem System heraus, sondern ist nur eine Modifikation, sozusagen eine Flexibilisierung des vorhandenen Systems. Ja, ich werde auf diese Wirtschaftsreform der 60er Jahre nicht mehr im Detail eingehen, sondern will nur sagen, dass sie eben genau diese Flexibilisierung immer des gleichen Grundmusters, nämlich dieses befehlsmäßig administrativen Systems, beibehielten. Bis zum Schluss war zum Beispiel wichtiger als der Gewinn, obwohl er inzwischen eine höhere Rolle haben sollte. Selbstkosten eine höhere Rolle haben sollte, als es Anfang der 50er Jahre war. Aber die entscheidende Kategorie, die abgerechnet werden sollte oder abgerechnet wurde, das war die industrielle Warenproduktion. Und die industrielle Warenproduktion war die bereitgestellte Produktion für den Absatz, für den Verkauf. Es war aber nicht etwa die verkaufte Produktion, sondern es war die bereitgestellte. Das heißt also, ob das abgesetzt werden konnte oder nicht, ob man zu viel oder zu wenig hergestellt werden konnte, auch das blieb sozusagen bis an den Schluss sozusagen für die Betriebe sekundär, weil es ging für sie ausschließlich darum, diesen Plan und diese Position zu erfüllen. Und dann kamen immer noch die entsprechenden für die Betriebe, Kombinate und so weiter und so fort, entscheidenden Erzeugnisgruppen dazu. Und je höher die zusammengefasst wurden, umso mehr waren sie aggregiert, wurden dann in den Markt der DDR ausgedrückt. Also zum Beispiel, ich habe im Möbelkombinat gearbeitet, da wurde dann, war es die Kategorie Möbel und Polsterwaren. So, die wurde abgerechnet und die industrielle Warenproduktion, das waren die Hauptgrößen. Und wenn man am Jahresende feststellte, dass sozusagen als Betriebsleitung, dass der Plan nicht erfüllt werden konnte ohne Überstunden, dann hat man eben Prämien rausgeschmissen, dann haben die Leute Überstunden gemacht. Das waren dann aber wieder Geldbestände, die eigentlich nicht eingeplant waren. Und so reproduzierte sich das System mit seinen Widersprüchen immer wieder aufs Neue, sodass am Schluss letztendlich immer mehr Geld im Umlauf war, als Angebot da war. Und ihr kennt ja dieses Wort auch, von der Mangelwirtschaft. Das heißt ja nicht, dass man zu wenig zu essen hatte, aber es hieß sozusagen, dass im Austausch der einzelnen Warengruppen oder Produktgruppen sozusagen immer genau das nicht da war, was man brauchte und suchte, sondern dass man ewig hinterherrennen musste. Das war bei den Konsumenten so, den einzelnen Menschen, das war aber auch bei den Betrieben so. Darum haben sie bestimmte Produkte zurückgehalten und haben dann mit anderen Betrieben getauscht. Das war Tauschwirtschaft und nicht entwickelte Geldwirtschaft, um das auch mal von der Seite her zu betonen. Also, ich will festhalten, dass dieses System, wenn auch in modifizierter Form, bis zum Schluss bestand. Und was hat das nun alles mit unserem Thema zu tun? Darauf will ich denn doch nochmal am Schluss eingehen. Das System, so wie es quasi im Marxismus, Leninismus von der Sowjetunion herüberkommt, im Ostblock verstanden wurde, das war im Grunde ein System der Ausdehnung der betrieblichen Kooperationsprozesse, wie sie im Kapitalismus existierten, meinetwegen in einem Trust der Leninzeit, auf die gesamte Gesellschaft. So wurde Planung gedacht. Es wurde überhaupt in der Arbeiterbewegung, schon in der Sozialdemokratie vom Ersten Weltkrieg, immer nur in Planungs- und Vernunftkategorien, Kategorien der Regelung, der vernünftigen Regelung, dass man nicht mehr die Exzesse der Krisen, des Kapitalismus, das Anarchische hat, sondern jetzt wird die Planung auf die ganze Gesellschaft ausgedient, das Thema Befreiung der Arbeit. Das ist unter den Tisch gefallen. Erst recht bei den Marxisten-Leninisten, Schrägstrich-Stalinisten, da kam das gar nicht mehr vor. Befreiung der Arbeit war kein Thema. Das heißt, auch Planung wurde nicht von unten gedacht, von der Arbeiterklasse her, sondern immer von oben. Das heißt, wie können wir was durchstellen und möglichst rational von oben organisieren? Und als dann die Modernisierung in den 60er Jahren auftauchte, ging es darum, dass die Zentrale wollte, dass die Interessen des Betriebes und der Einzelnen mit der Zentrale übereinstimmten. Das heißt also, wie konnten sie motiviert werden, genau das umzusetzen, was die Zentrale wollte, die sich ja immer mit der höheren Weisheit ausgestattet sozusagen sah. Und hinter der Zentrale verbarg sich natürlich die mit den allgemeinen Erkenntnissen der Geschichte und ihrer Gesetzmäßigkeiten ausgestattete marxistisch-leninistische Partei, wie wir wissen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man im Kopf hat, wenn man die bürgerliche Arbeitsteilung, wie sie im Betrieb, oder die Kooperation, wie sie im Betrieb existiert, auf die gesamte Gesellschaft ausdehnt, dann heißt das noch lange nicht Volkseigentum und Sozialismus. Dann können wir darüber nachdenken, wie man es benennt. Sozialismus, den hat uns Karl Marx definiert. Darum will ich damit schließen, das nochmal, damit wir das in die Debatte kriegen überhaupt. Will ich mal ein Zitat bringen von Marx, habe ich ihn noch? Ja. Er hat nämlich eine eigene Begrifflichkeit, er nannte das verschieden manchmal. Manchmal sprach er vom Verein im Kapital zum Beispiel, berühmte Stelle, was er sich unter der alternativen, nicht kapitalistischen, von der Arbeiter, befreiten Arbeit geprägten Gesellschaft vorstellt. Er sprach vom Verein freier Menschen, die mit ihren Produktionsmitteln nach einem Plan arbeiten. So. Aber immer vorausgesetzt war der Verein freier Menschen, nicht der Verein unfreier Menschen. So, und hier in der Instruktionen für die Delegierten der ersten Internationale, der Provision Zentralrats und so weiter von 1866, nur zur Quelle, schreibt Marx oder führt Marx bezüglich der Kooperation aus. Wir anerkennen die Kooperativbewegung, also die damalige Genossenschaftsbewegung des 19. Jahrhunderts, als eine der Triebkräfte zur Umwandlung der gegenwärtigen Gesellschaft, die auf Klassengegensätzen beruht. Ihr großes Verdienst besteht darin, praktisch zu zeigen, dass das bestehende despotische und Armut hervorrufende System der Unterjochung der Arbeit unter das Kapital verdrängt werden kann, durch das republikanische und segensreiche System der Assoziation von gleichen und freien Produzenten. Das ist der Kerngedanke von Sozialismus oder Kommunismus. Die Arbeitenden bestimmen sich kollektiv selbst, aber es beruht auf der Freiheit der Einzelnen. Und wenn ihr euch daran noch erinnert, an die frühen, schon im Manifest formuliert, sozusagen, war das ja formuliert, dass es um eine Gesellschaft geht, in der die Freiheit des Einzelnen die Grundlage für die Entwicklung aller ist. In der Realität des Ostblocks wurde das umgekehrt gelesen. Du solltest dich dem Kollektiv unterordnen. Nicht deine Freiheit war entscheidend, sondern die Freiheit des Kollektivs, die repräsentiert wurde durch die höhere Weihe der Partei. Das war die umgekehrte Logik. Stefan Hermlin hat in seinem Buch Abendlicht, vielleicht kennt es ja die einen oder anderen von euch, hat er über sich selber im Rückblick geschrieben, gerade was die 50er Jahre anging, dass er immer diesen Satz von Marx genau umgekehrt gelesen hat. Nämlich genau so, wie es damals von der Partei erwartet worden. Ordne dich dem Höheren gemeinsam unter. Nicht der Einzelne ist die Basis der Freiheit, sondern die Gemeinschaft mit den höheren Weihen. Ja, Marx macht sozusagen mehrfach genau diese assoziierte Arbeit, oder er nennt es auch die Produktionsweise der assoziierten Arbeit, also der frei selbstbestimmten, von den Einzelnen selbstbestimmten Kooperation. Nicht die Kooperation an sich, sondern die Assoziation, die sozusagen eine freie Vergemeinschaftung ist. Sie ist der eigentliche Ausgangspunkt für eine moderne, sozialistische, kommunistische, wie auch immer, Produktionsweise. Und das ist der Kern, den er bei Marx findet. Ich empfehle übrigens als Literatur für alle, die das ganz gut zusammentragen, bei Wikipedia gibt es einen Begriff, der heißt Assoziation. Und Assoziationen sind ja vielfältig, aber da gibt es einen zur Arbeiterbewegung. Den guckt euch mal an, da findet ihr sehr viele Beispiele der unterschiedlichen Formulierungen von Marx, alle sich zentrieren genau darum. Darum finde ich es auch wichtig zu sagen, der Realsozialismus nannte sich nur selber so. Und kaum darüber wird geredet, warum er sich so nannte. Das war nämlich die Reaktion nach 1968, Schrägstrich Unterdrückung, Prager Frühling, auf die Kritik in den 60er Jahren daran, dass das ja kein wirklicher Sozialismus im Sinne von Marxen ist, weil er auf Unfreiheit beruht. Der ist zwar in der Sowjetunion entstanden, aber es war ein unterentwickeltes Land und ist durch Industrialisierungssprung und Terror und so weiter geprägt worden. In Reaktion auf diese Art von Debatten der 60er Jahre ist überhaupt der Begriff erst entstanden. Er ist übrigens in der SED entstanden, die den dann auf den gesamten Ostblock sozusagen verallgemeinern konnte. Also das haben dann am Schluss auch die Sowjets von sich als Realsozialisten und so weiter gesprochen, oder vom Realsozialismus. Also diese historische Dimension der Auseinandersetzung um den Begriff des Realsozialismus ist wichtig. Im Kopf muss man eben bei haben, dass beim Volkseigentum das Volk wenig zu sagen hatte. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man auch vielleicht auch nochmal tatsächlich über Stasi nachdenken, nicht nur unter dem Menschenrechts- und politischen Aspekt, sondern dass sie letztendlich, wenn man das ökonomisch interpretiert, die Hauptaufgabe war, durch die Unterdrückung von Meinungsfreiheit, von Diskussion und Kritik zu verhindern, dass das Volk seinen Anspruch auf das Volkseigentum einlösen konnte. Das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo das Staatseigentum das zentrale Momentum sein soll, ist die Frage, wer hat den Zugriff auf den Staat, die entscheidende Frage. So, und das, denke ich mal, die Frage habe ich unter dem einen Aspekt beantwortet. Ansonsten wisst ihr das natürlich aus anderen Diskussionssträngen sowieso. Ja, damit würde ich jetzt meinen Vortrag beenden. Ich glaube, es ist eh lang genug geworden. Vielen Dank. Dann vielen Dank, Bernd, für deinen Vortrag. Es gibt jetzt die Möglichkeit, in die Diskussion zu kommen. Dazu zwei Hinweise. Wir haben uns zum einen überlegt, wie wir es ermöglichen können, dass möglichst alle zu Wort kommen. Dafür wollen wir so die Redebeiträge um circa 2 Minuten beschränken. Das heißt, wir unterbrechen euch dann nicht abrupt, aber wir würden so ein Zeichen jeweils kurz geben, wenn 2 Minuten rum sind. Und außerdem, wenn ihr das unangenehm findet, am Mikrofon oder vor so einem großen Saal zu sprechen, hier am Rand hängen so QR-Codes, damit kommt ihr zu einem Pad, da könnt ihr auch Online-Fragen reinschreiben, die wir dann vorlesen können. Genau. Vielleicht braucht ihr einen Moment, euch zu sammeln. Ich würde einfach eine Einstiegsfrage stellen. Bernd, du hast jetzt stark gemacht, es war eine Kommandowirtschaft, das heißt, dieser Planungsprozess hieß ein Prozess von oben nach unten. Wir haben uns ja in Vorbereitung auf die Kantine-Zone ja auch mit diesen roten Gruppen beschäftigt und haben auch geschaut, wie beziehen die sich eigentlich auf die DDR und auf den Realsozialismus und haben von der kommunistischen Organisation so eine kleine Dokumentationsreihe entdeckt, wo sie sozusagen, also da haben die so viel so DDR-Veteranen interviewt, die systemtreu waren und wie die halt irgendwie auf DDR geblickt haben. Die hatten auch ein Kapitel eben zu diesem Planungsprozess, da haben die das als sehr demokratisch dargestellt, nämlich ungefähr so, dass halt irgendwie es eine statistische Erfassung über Wirtschaftskapazitäten gibt und die Betriebe ihre Bedarfe anmelden können. Auf der Basis entwerfen dann die Planungsbehörden erstmal so einen Wirtschaftsplan. Das wird dann wiederum in die Betriebe gegeben, wo das diskutiert werden kann und wo es einer Korrektur unterzogen wird. Und das wird dann auf der Basis machen die Planungsbehörden dann wieder einen Entwurf für die Volkskammer, die ja demokratisch gewählt ist und die sozusagen entwirft, verschafft dann diesen Wirtschaftsplänen quasi so Gesetzesrang. So wurde dieser Prozess da dargestellt. Ich finde es interessant, wie du das blickst und wo so eine Darstellung vielleicht herkommt. Und ich würde jetzt selber vermuten, dass die roten Gruppen das ja auch nicht aus dem Hut gezaubert haben, so eine Darstellung. Dann ist so die Frage, wie kommt so eine Differenz zustande, dass es notwendig war in der DDR oder dass es das DDR-System notwendig hatte, es selbst so vielleicht darzustellen? Soll ich gleich darauf eingehen? Ja. Das war das Selbstverständnis. Es stand in jedem Lehrbuch. Und ich denke auch, dass selbst Lehrbuchschreibende das selber so geglaubt haben. Das Planungsprinzip, also unter Fachleuten, Ökonomen, das sind auch in den Lehrbüchern, stand, das heißt iterative Planung. Die Betriebe erarbeiten von unten den Bedarf, dann geht es nach oben, wird aggregiert und dann wird nochmal geguckt und prognostiziert, wo geht denn die Entwicklung in der Welt hin und so weiter. Und dann verarbeitet man das und dann geht das als Planauflage nach unten. Aber es war natürlich genau umgekehrt in der Praxis. Es war eben genau so, wie ich gesagt habe, dass der Planentwurf kam von oben an die Betriebe. Und etwa zu sagen, wir als Betrieb können nicht im nächsten Jahr die Produktion um 3% oder 6% steigern, weil dazu bräuchten wir mehr Investitionen, müssten mehr Möglichkeiten haben, vielleicht einen Kredit beim Staat aufzunehmen, um Investitionsmittel zu kaufen etc. Diese Möglichkeit gab es ja nicht, denn alle diese Randbedingungen, um das zu tun, die sind auch in diesem Planentwurf enthalten gewesen. Das heißt also, du konntest immer nur, und so war auch die praktische Diskussion, ich habe an etlichen teilgenommen, so war immer nur die Diskussion, wie können wir den Plan überbieten. So, und das Ganze war dann obendrein noch aufgeladen mit Politik, weil wir den Plan nicht überbieten waren. Da muss man schon gucken, ob das nicht ein Schädling oder ein Provokateur ist. Und natürlich, das war ein Ritual. Das Einzige, wo es wirklich dann immer mal Diskussionen gab, das war eben so, wenn es dann um Kinderferienlager ging vom Betrieb, sowas, wo man auch real Einfluss hatte, ja, als Betrieb, nicht als Einzelner, als Individuum, aber als Betrieb dann schon. Das widerspiegelte sich dann auch in den Entscheidungen der Betriebsleitung oft, wenn die Möglichkeiten da waren. So, also, das ist sozusagen, das ist wie mit der Verfassung der DDR. Wir können ja auch sagen, nehmt, das ist ja immer so, wenn Unterdrückungsausbeutungsverhältnisse herrschen, da steht ja nicht, wir unterdrücken euch alle so gern, weil wir euch nicht lieben, sondern da steht ja was anderes drin. Da steht ja in der Regel zum Beispiel, die Arbeiterklasse regiert, aber natürlich regiert sie mit ihren Besten, mit der Partei, weil an der Spitze, die Partei ist die, die weiß, wo es lang geht. Das ist das verkörperte Klassenbewusstsein des Proletariats. Und die entscheidet denn dementsprechend auch. Also das ist das offizielle Selbstverständliche gewesen. Und wenn du nachguckst in den ökonomischen Lehrbüchern, taucht genau dieser Punkt immer wieder auf. Es muss eine Zentrale geben und selbstverständlich macht die Zentrale das, was im Interesse der gesamten Arbeiterklasse ist und das sagt ihr dann die Partei. Das wird dann so nicht so klar gesagt, sondern eher verschwirbelt. Aber eigentlich ist immer die gleiche Logik, wird es sagen. Ja, so. Das ist so wie... Es ist noch nicht lange her, da durfte man in Westdeutschland noch nicht sagen, wir leben im Kapitalismus, weil wir lebten halt in der sozialen Marktwirtschaft. Ich bin in meiner Bildungsarbeit für Gewerkschaften ein paar Mal angeflaumt worden, das ist jetzt schon lange her, weil ich vom Kapitalismus sprach. Da kamen dann irgendwelche überzeugten Sozis und sagten, aber wir leben doch nicht im Kapitalismus. Kapitalismus gibt es in Amerika, wir leben in der sozialen Marktwirtschaft. Das ist auch eine Ideologie, an die die Leute glauben. Aber das ist eben das, was Marx uns sagt. Wir müssen nicht nach dem gehen, was sie von sich selber denken, sondern müssen gucken, wie sind die realen Produktionsverhältnisse tatsächlich. Wann ist die Volkskammer zusammengesetzt worden von den Delegierten, frei gewählten Delegierten aus den Betrieben oder aus den Kommunen, wie auch immer, natürlich nicht, wissen wir alle, Einheitsliste und Zettelfalten. Also meine FDJ-Gruppe an der Uni hat sich verpflichtet, bis 12 Uhr mittags zu wählen, sprich, was dann auch gemacht wurde und dann wurde der Zettel in den Kasten gesteckt. Und wer schon in die Wahlkabine ging, der war schon verdächtig, hat man natürlich nicht gemacht, wenn man studieren wollte. Das ist die Antwort. Also immer auf die Realitäten gucken und mit den anderen reden und nicht. Also es ist Jahre her, ich habe dieses Beispiel von Inge Fied erwähnt, das war in einer Veranstaltung und da war dann einer von den Häuptlingen der späteren Roten Gruppen, ich habe den Namen vergessen, der war irgendwie Oberst der Nationalen Volksarmee oder sowas. Ja, der hat sich das natürlich, die DDR, seine Parteiliteratur durchgelesen und dann schreibt er dann auf, wie es war in der DDR. Das schreibt er heute so, wie er es damals auch geschrieben hat. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Meine Frage wäre nochmal genau in diese Richtung dieser tatsächlich oder vielleicht doch vorhandenen Feedbackschleifen. Also inwiefern gab es tatsächlich gar kein oder zumindest so eine Art politisiertes Feedback von unten nach oben über diese Pläne, weil soweit ich weiß, also hat es sich wohl auch verändert über die Zeit, also dass es am Anfang doch schon irgendeine Form von so einem Feedback gab und was ich zumindest gesehen hatte, da weiß ich aber eben nicht, ob es der Realität entspricht oder nur Propaganda ist. Es gibt diese wunderschöne Sendung, die jetzt zunehmend digitalisiert wird und bei YouTube online steht, übrigens mein großer Tipp für alle, die hier sitzen, von Prisma, das innenpolitische Magazin der DDR. Das war sozusagen so eine Art Investigativjournalismus, in Anführungsstrichen. Und na klar waren dort nie Partei und Staat schuld, aber die sind quasi mit so Kamerateams rumgefahren und haben halt geguckt, wo irgendwas im Produktionsprozess nicht richtig läuft und haben das probiert, sozusagen auf den Grund zu gehen und zu recherchieren. Und da war es zumindest häufig so, dass in Betriebsversammlungen auch SED-Kader drinne saßen und diese SED-Kader dann wohl Probleme aus dem Produktionsprozess, beispielsweise Ergebnisnichterfüllung von Plänen oder dass bestimmte Inputs fehlen oder so, die wieder zurückgemeldet hätten an die regionalen SED-Gremien und das dann wohl wieder Eintrag gefunden hätte in die Planstrukturen in der Zentralen Planungskommission. Also ob du da nochmal genau drauf eingehen könntest, wie das wirklich war, ob es diese Feedbackschleifen gab und ob das sozusagen vielleicht auch bloß so politisch verklausulierte waren, aber genau, oder ob es halt eben komplett ohne Feedback funktioniert hat, von unten nach oben. Natürlich gab es Feedback, das war, es sagt aber nichts über die Herrschaftsverhältnisse aus. Also es gibt ja heute auch Meinungsumfragen, die sehr seriös sind, sagt aber nichts darüber aus, sozusagen, wer wie wirklich herrscht, sozusagen. Ich sage es mal sehr zugespitzt, es gab eine sehr große Empfindsamkeit der Obrigkeit seit dem 17. Juni. Also Renate, entschuldige bitte, dass ich doch jetzt da schon mal drauf eingehen muss, das ist eigentlich Renates Thema. Ich sage mal so, am 17. Juni stand die Normenfrage für die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Tagesordnung. Und die Normenfrage war eine kollektive Frage für die große Mehrheit der arbeitenden Klasse. Und den Fehler, die große Masse zu provozieren, den haben sie nie wieder gemacht. Und haben sehr fein darauf geachtet, dass mal die Gruppe, mal die Gruppe, mal die Gruppe und so weiter sozusagen bevorteilt oder benachteiligt wird, weil die Erfahrung, die saß ihnen bis zum Schluss in den Knochen. Vielleicht kennen ja einige noch diese Stelle, wo man den Mielke hört, sozusagen im O-Ton, wo er zu seinen Generalen fragt, steht morgen der 17. Juni vor der Tür. Das heißt, das haben sie nie vergessen. Und als dann Ende der 70er Jahre die Kaffeepreise erhöht wurden, weil die internationalen Rohstoffpreise sich erhöhten und so weiter und so fort, Da gab es ein Gemurre und Gezurre in den Betrieben, da meckerten die. Das haben die ganz schnell spitz gekriegt natürlich und haben das ganz schnell wieder zurückgezogen und haben sie dann raffinierter gemacht. Also insofern gab es immer ein Feedback natürlich. Allerdings muss man, wenn man das sozusagen als Historiker analysiert, sehr vorsichtig sein. Denn das Feedback ist ja eigenartige Wege gegangen. Es war zum Beispiel so, also ich habe Ende der 80er Jahre im Möbelkombinat gearbeitet, Berlin, und habe in der gleichen Baracke gesessen wie die BGL, also Betriebsgewerkschaftsleitung. Und die BGL musste, immer wenn irgendein Ereignis war, egal, Erich Honecker kriegte Besuch von oder war reist nach oder irgendwas, dann mussten die Montag früh einen Bericht schreiben, wie ist die Stimmung der Werktätigen zu dem Ereignis XY? Das konnten die natürlich nicht wissen, ne? Das ist ja klar. Und dann haben sie sich was ausgedacht. Sie haben ihre eigene Meinung, ihre eigenen Probleme aufgeschrieben. Und es gibt tatsächlich bizarre Berichte sozusagen von Parteileitungen und so weiter und so fort, wie die Stimmung der Werktätigen ist zu dem oder dem Ereignis. Aber es reflektiert eigentlich immer nur die Meinung des Apparates, der da diese Berichte schreibt. So, daneben gab es dann noch die Stasi. Da würde ich noch am realistischsten sozusagen vermuten, wenn Sie protokollieren, was hat der Kollege X oder Y gesagt. Aber Sie waren ja auch nicht frei von Eigeninteresse und mussten Erfolge nach oben melden. Also auch da muss man kritisch hingucken. Aber wie auch immer, ich sage mal dann, wenn größere Unruhen anstanden, ich meine nicht nur Rebellionen, sondern eben Unmut oder so, dann haben die das natürlich auch mitbekommen, klar. Also insofern gab es schon Feedback, ob die Sendung Prisma sozusagen dabei das Highlight war, weiß ich nicht. Ich nehme an, es gab es noch andere Informationen. Ne, so. Also es gab ja auch, das muss man ja auch sagen, in so einem Riesenapparat, es ist ja nicht so, dass es keine Diskussionen gab, aber sie gab es hinter verschlossenen Türen und immer unter Einhaltung bestimmter Regeln, nämlich dass die Beschlüsse der Obrigkeit nicht in Frage gestellt werden. Es ging bis zur Kaderpolitik, ich war mal 8 Jahre Mitglied der SED, bin dann ausgeschlossen worden, bis hin zu der Frage, dass dir als Parteimitglied gesagt wurde, die Kaderfragen regelt die Partei. Denkst du, ich bin doch auch die Partei? Nee, die Partei ist oben. Also das war ein harter, Lenin sagte mal von den Kommunisten, halb militärisch organisiert. Das war allerdings zu Zeiten des Bürgerkriegs. Ne? Aber das hat sich natürlich bis zum Schluss irgendwie gehalten. Ne? Also diese Obrigkeit, also das ist ja überhaupt sozusagen das Besondere an diesem System gewesen und was es letztendlich auch so innovationsfeindlich macht. Die Aufgabe dieser Art von Autorität bestand ja darin, dass du der Obrigkeit nachsprechen musstest. Besonders schön zu sagen, was der Generalsekretär gesagt hat, das war sozusagen die Garantie, vorwärts zu kommen. Das ist nicht sehr innovativ. Im Westen ist es so, dass jeder besonders schöne neue Erfindungen machen muss und Schaum schlagen muss. Schaum schlagen ist sozusagen hier der wahren Gesellschaft angemessen. Das ist sozusagen genau die Verkehrung. Und in der DDR war es sozusagen eben das tatsächlich, das Zitieren. Guckt euch irgendeinen wissenschaftlichen Artikel mal an, da steht zuerst immer ein Zitat vom letzten Parteitag oder vom Generalsekretär. So. Das war, ist also, naja, Kirchenstaat. Ja, danke. Ich fand das total überzeugend, wie du geschildert hast, dass es sich bei Volkseigentum sozusagen objektiv um kein Volkseigentum handelt. Aber, also genau, mich würde mal nicht die objektive, sondern die subjektive Seite interessieren, nämlich die subjektive Perspektive der Belegschaft. Du hast ja gesagt, eigentlich wolltest du darauf gar nicht eingehen, aber mich würde das auch mal interessieren, weil ich auch nachher wieder weg muss. War für die Belegschaft von vornherein klar, okay, da handelt es sich tatsächlich um kein Volkseigentum und wir müssen es auch gar nicht ernst nehmen? Oder gab es auch sowas wie eine Einforderung des Versprechens im Laufe der 40 Jahre DDR? Ich frage auch deshalb, weil das ja nach 89, 90 in den Protesten zum Beispiel der Hungerstreik in Bischofferode, da wurde ja auch von unserer Grube, unserem Werk gesprochen. Muss man das nicht ernst ernster nehmen, also schillert da nicht irgendwas durch von uneingelösten Versprechen? Und wenn ja, wurde das im Laufe der 40 Jahre DDR artikuliert? Und wenn ja, wie wurde darauf Bezug genommen? Also da sind wir vielleicht wieder bei den Feedback-Schleifen. Es ist natürlich schwierig, für alle zu sprechen sozusagen. Und tatsächlich, du hast ja auch sozusagen den Zeitfaktor selbst mit ins Spiel gebracht. Ich fange mal von hinten an. Wir als Linke, als Vereinigte Linke zumal, haben versucht, genauso zu argumentieren, zu sagen, ja, eigentlich gehört es ja uns, aber sie haben es uns weggenommen, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir 89 und jetzt wollen wir das alles schön, bitteschön, in Selbstverwaltung übernehmen. Das war das Argument. Das Gegenargument der Mehrheit der arbeitenden Klasse in der DDR war, wir brauchen Kapital, sonst können wir den Schrotthaufen hier zusammenschieben. Und das galt ja auch für viele Städte. Die Älteren wissen ja noch, wie DDR-Städte aussahen am Schluss. Da hätte der Bagger kommen müssen und sie zusammenfahren müssen, wenn nicht das große Kapital gekommen wäre und hätte sie erneuert. Vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, widersprüchlich. Die meisten haben es nicht als ihr Eigentum gesehen, haben sie abgewunken. Und ein Teil allerdings hat das durchaus gemacht. Und ich glaube auch, also ich sage mal so, ich denke bei den Arbeitern und Arbeiterinnen, also den wirklich Malochern sozusagen am Fließband, auf dem Bau und so weiter und so fort, war das am wenigsten so. Weil sie hatten auch die schwerste Arbeit und sie hatten die negativsten Erfahrungen in der Regel. Allerdings sind sie immer wieder gelobt worden, gerade die Bauarbeiter, die dann die Häuser gebaut haben und so weiter. Also insofern Widersprüche, aber dass sie sich als Eigentümer geführt haben, das glaube ich nicht. Aber in der Gesellschaft, denke ich, ist genau das, was du angesprochen hast, dieser Widerspruch, für mich selber auch sozusagen, die DDR war nicht ein gelöstes Versprechen auf eine bessere Gesellschaft. Sie hat jeden in den Hintern getreten, der dieses Versprechen ernst genommen hat, weil er dann anfängt mitzureden und nicht an die Obrigkeit zu glauben, wir wollten es ja besser machen. Aber die Hoffnung darauf, sozusagen hier eine bessere Gesellschaft zu konstruieren, die hat ja auch die Opposition hervorgebracht, jedenfalls die, die 89 da war. So, die wollten ja nicht die DDR abschaffen, sondern besser machen. Und zwar aus solchen Ambitionen, und das ordnete sich dann natürlich in die große deutsche Geschichte ein. Der westdeutsche Staat war gerade bei den linken Leuten natürlich auch nicht so beliebt, der dann eben nach dem Krieg von den ganzen Altnazis aufgebaut wurde. Ja. Oder genauer gesagt, die DDR war eine Gesellschaft der kleinen Nazis nach dem Krieg und die Bundesrepublik die Republik der großen Nazis. Die saßen ja eben alle noch in ihren Ämtern, wo sie auch vorher gesessen haben, bis auf die ganz Großkopf hatten. Das wollte man ja auch nicht. Und aber dieses Versprechen, jetzt eine bessere Gesellschaft zu haben, das hat, glaube ich, schon viele motiviert sozusagen, ja, die auch die Widersprüche gesehen haben, aber dachten, irgendwie muss es doch mal werden hier oder so. Ne? Danke. Du hattest das angedeutet im Vortrag, das Thema Ökologie, und das würde mich noch ein bisschen interessieren, ob du dazu noch was sagen könntest, was waren denn die ökologischen Konsequenzen von dieser Art Kommandowirtschaft? Und du hast schon auf diese Anreize so ein bisschen angespielt. Ja, das würde mich noch weiter interessieren. Also je schlimmer es mit der Ökologie, desto mehr wurden Umweltdaten zu Staatsgeheimnissen. Das Schlimmste sozusagen, was die DDR ja machte, war ja Rohbraunkohle zu verbrennen. Dementsprechend waren die Abgase, nicht nur CO2, das kam später. Klima in dem heutigen Sinne war noch nicht in der Mehrzahl, war noch nicht im Bewusstsein auch derjenigen, die sich der Umweltsache verschrieben hatten. Da war Ozonloch und in der DDR speziell eben diese Braunkohleverbrennung in Leipzig, die haben, glaube ich, den Lebenserwartungsdurchschnitt, der lag in Leipzig 7 Jahre unter dem Durchschnitt der DDR, weil es dort nicht ausreicht. Am Schluss war es so wirklich so, ich habe in Leipzig studiert und habe viele Freunde dort gehabt, konntest deine Wäsche nicht mehr raushängen, ne? So nach 2 Tagen war die schwarz, so am Schluss der DDR. Also klassisches Industrieding. Ruhrpott vorher war auch nicht anders, aber die hatten früher die Kurve gekriegt. Am 5. Juni, dem Weltumwelttag, machte eine Umweltgruppe des Kulturbundes der DDR eine Pflanzaktion in Berlin-Prenzlauer Berg und alle 5 Meter stand die Stasi. Es war eine vom Kulturbund der DDR eine offiziell genehmigte, keine, so. Also Umwelt war tatsächlich am Schluss ein Riesenthema, was aber natürlich unter der Decke gehalten wurde. Und das kann ich nur allen empfehlen, die sich dafür nochmal interessieren. Das erste statistische Jahrbuch der DDR, in dem man ernsthafte Zahlen lesen kann, ist das von 1990, nämlich über 1989 bis zum Ergebnis 89. Und da ist sind jede Menge Umweltdaten der DDR enthalten. Also wer mal nachgucken will, der findet sozusagen Schwefelsäureausstoß und so weiter und so fort. Das findet man alles jetzt dort. Und was vielleicht für mich noch hervorhebenswert ist, auf deine Frage noch konkret antworten, das spielte keine Rolle. Da man keinen Ausweg sah, da keine Investitionen in Massen vorgesehen waren, um das Problem abzudrehen, da es keine alternativen Energieträger gab im Rahmen dieser DDR, hat man das eben unterm Tisch gehalten, flach gehalten. Und das eskalierte immer weiter. Und eine der interessanten Folgen war für mich, dass Umweltfragen 1989 im Herbst Massenfragen waren. Nicht von grünen Außenseitern, sage ich jetzt mal, oder Minderheiten, sondern weil sie existenzieller Natur waren, waren auch große Massen von Werktätchen aus den Betrieben da mit zugange. Ja? Der Silbersee in Bitterfeld oder so ähnlich, das war ein Thema, weil der hatte ja gesundheitliche Auswirkungen. Also da gingen die Leute tatsächlich auch für Umweltsachen auf die Straße. Auch die, die nicht traditionell Grünwähler dann geworden sind. Ja, so. Es war jedenfalls tatsächlich ein Riesenproblem und das war den meisten damals bewusst. Das gleiche Uranbergbau, ne? So, hat ja riesen Schutt, Uran halt den Schutt hinterlassen und so weiter. Ja, das wusste man. Also, aber der Staat DDR hat das natürlich alles unterm Deckel gehalten. Ja, danke auch für den Vortrag. Ich finde es super spannend. Es klang zwischenzeitlich auch bei der Beantwortung der ersten Frage so, dass die einzige Möglichkeit irgendwie für ArbeiterInnen, sich irgendwie was vom Volkseigentum da irgendwie oder da Mitsprache zu ermöglichen, durch so Unmut und Meckern der Fall war. Siehst du andere Hebel, die noch möglich gewesen wären, um quasi mitzusprechen, wie Volkseigentum geschaffen wird, verteilt wird? Irgendwas, was die ArbeiterInnen, ich sag mal die Klasse oder auch die Betriebe hätten anders machen können, was sie vielleicht verpasst haben in bestimmten zu bestimmten Zeiten. Das würde mich noch interessieren. Danke dir. Ja, ich verweise gerade für so eine Frage nochmal auf heute Nachmittag bei Renate den Workshop, weil genau das, diese betrieblichen Fragen in ihrem Zentrum sein werden. Ich würde jetzt auf die Frage erstmal so antworten: Meckern war permanent in der DDR. Meckern konnte man auch in gewissen Grenzen und Witze machen. Es war ja auch, war ja ein Land des Witzemachens. Die Grafiken in den Zeitungen waren meistens nicht so witzig, wie das heute der Fall ist. Dafür gibt es weniger Witze. Aber Meckern ist eben nur das eine, das ist nicht das aktive Mitgestalten. Ne? So. Und was ich vielleicht dazu noch sagen will, ist, also erstmal, das Meckern führte dann dazu, dass die Leute auch meckerten, wenn sie getrunken hatten. Und in der Regel die Leute, die wegen politischen Unmuts und solcher Sachen, scheiß Kommunisten und so weiter und so fort, Parteischweine, da ich nach meiner Mitgliedschaft in der SED in der Produktion gearbeitet habe, viele Jahre, habe ich das oft gehört, sozusagen, diese Art Denke. Das dachte man natürlich nicht laut, außer man war betrunken. Und das ist in der Tat so, dass dann oftmals die Leute dann im Suff solche Sachen gesagt haben und dann ihre Urteile kriegten. Es war in den 50er Jahren ganz schlimm, was sie dann kriegten, am Ende eher mäßig, in der Regel auf Bewährung oder so, wenn sie sonst nicht weiter aufgefallen waren, aber trotzdem. Aber es ist eben nicht das Produktive. Was ich aber vielleicht noch sagen möchte, ist, dass die Arbeiter-Selbstverwaltung eine zentrale Rolle für die ganze DDR-Opposition bis in die 70er Jahre gespielt hat. Ich will heute Nachmittag in meinem Workshop darauf nochmal eingehen, weil es um die Reformdiskussion ging. Der Ausgangspunkt war die jugoslawische, der Abschied von Stalin sozusagen 1950. Und sie mussten sich dann was einfallen lassen, was sie machen sozusagen, anders denn nur als Stalin. Und verstetigten sich auf die Arbeiter-Selbstverwaltung. Und die sprang dann über auf ganz Osteuropa, immer dann, wenn es sozusagen Riesenprobleme gab und die Chance da war, sozusagen, dass sich tatsächlich die arbeitende Klasse bewegte, dann war auch die Forderung da. Wenn man so will, am zugespitztesten zuletzt war das in Polen bei der Solidarność 1980-81. Die meisten Westlinken haben ja davon immer nur sozusagen den Katholizismus registriert, aber nicht, dass das radikalste Programm der Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast, würde ich mal sagen, hatten. Und tatsächlich eine Massenbewegung, die dafür eingetreten ist. Das waren aber Dinge, die in der DDR in der Masse der Bevölkerung überhaupt nicht angekommen sind. Weil die Trägerinnen und Träger dieser Bewegung, oder der Nicht-Bewegung, aber die intellektuellen Träger, die sind eben immer kurz gehalten worden in der DDR, sodass es auch nie als Forderung groß sozusagen in die Massen eingedrungen ist. Die DDR-Opposition und die Werktätchen nach dem 17. Juni begegneten sich eigentlich das erste Mal im Herbst 1989 auf der Straße. Ich rede jetzt nicht von Einzelpersonen, sondern als Opposition. Und da waren solche Forderungen virulent, aber nicht bei der Masse der Werktätchen. Das kann man schon so sagen. Ja, danke für den Vortrag. Ich hätte jetzt trotzdem den Eindruck, dass es über die Zeit ja ansehnliche Produktivitätszuwächse auch in den Planwirtschaften gab. Und dann frage ich mich, wie war denn das dann möglich? Also war das dann trotz des Plans oder hat das Politbüro ab und zu doch eine Zukunftsbranche richtig identifiziert und dann Investitionen da reingelenkt? Also wie kam es dann überhaupt zu Produktivitätszuwächsen? Ich habe nicht mitbekommen, wie war was möglich? Dass es überhaupt zu Produktivitätszuwächsen kam in der Planwirtschaft. Also war das dann trotz des Plans oder dank der... Das kann man von politischer Entwicklung nicht trennen. Ich würde das heute Nachmittag nochmal konkreter machen, weil es ja eine eigene Geschichte hat. Du meinst, wechsel jetzt zum Beispiel in den 60er Jahren die Reformen, meinst du die? Ja, ich meine die ganze Zeit hinweg. Naja. Also ich sag mal so, seit 1956, dem 20. Parteitag der KPDSU und der Geheimrede Chruschtschows, wo sozusagen ein Schock durch die kommunistische Weltbewegung ging, in vielen Ländern zu Austritten, zu Massenaustritten im Westen führte, aber im Osten sozusagen wurden Intellektuelle, die bisher stramm geglaubt haben, Alle Sachen, die über Stalin und die Massenmorde erzählt wurden, sind nur Gerüchte der Westpropaganda. Leute wie Robert Habermann, die haben das angefangen nachzudenken und ernst zu nehmen und gingen dann ganz andere Wege, als sie das vorher gemacht haben. Seit dieser Zeit standen immer auch solche Fragen der Übernahme des sowjetischen Systems zur Debatte, dass es eigentlich nicht passt. Und nicht in die Landschaft fast einer hochentwickelten Industriegesellschaft und B, etwas, das habe ich extra nicht erwähnt, weil es eine eigene Debatte ist nochmal, das, was im Westen die dritte technologische Revolution genannt wurde, hieß im Osten, im Ostblock, nicht nur in der DDR, wissenschaftlich-technische Revolution. Und das hatte dann auch Ulbricht nach dem Mauerbau begriffen, dass man in solchen Zeiten eine Wirtschaft braucht, die Innovation macht, die eine Produktivkraftrevolution macht, die nicht nur sozusagen das runterbiegt sozusagen und dass man dafür die Interessen der Betriebe und die Interessen der einzelnen Werktätigen ansprechen muss. So, im Rahmen der Parteiherrschaft, das muss man dazu sagen. Also insofern stand seit 56 das Thema immer hinter verdeckter Hand. 56 wurden die Reformer erstmal klein gehackt, nachdem die Sowjets den ungarischen Aufstand niedergeschlagen haben. Aber ein paar Jahre später ist denn von Khrushchev selber aus der neuen Schritt der Entstalinisierung auf dem 22. Parteitag 1961 gemacht hat, von Khrushchev selber aus sozusagen eine Reform angestoßen worden. Und das war dann der Hintergrund dafür, dass auch in der DDR und in anderen Ostblockländern jetzt Reformen auf den Weg gebracht wurden. Und die gingen immer in die gleiche Richtung sozusagen. Ne? Also so wie ich gesagt habe, das, was die Interessen von zentraler Planung oder zentrale Betrieb und Einzelnen in Übereinstimmung gebracht. Wie kann man es machen? Durch ökonomische Hebel, nicht mehr durch Anweisungen und so weiter und so fort. Also es zielte immer in eine ähnliche Richtung. Aber was man dazu sagen muss, ist auch immer sofort auf Widerstand gestoßen im Partei- und Staatsapparat. Jede Gefahr der Veränderung, wo man unsere Einheiten mit ins Boot holt, hat immer die Gefahr der Ausweitung. Dass die nicht nur einen Finger wollen, sondern die ganze Hand. Und letztendlich ging es ja darum, dass tatsächlich, wenn du, ob du den 17. Juni nimmst oder ob du 89 nimmst, wenn das Volk merkt, es gibt eine Chance, was zu ändern, dann stand es auf der Straße sozusagen. Aber sie müssen das Gefühl haben, dass man was ändern kann. Und wenn du jetzt sozusagen von oben eine Reform einleitest, wo auf einmal Dinge möglich werden, die vorher niemals denkbar waren, dann ist eben auch die Gefahr da, dass sie mehr wollen, nämlich eine radikale Demokratisierung und nicht jetzt sozusagen eine Reform im Rahmen der alten dogmatischen Parteiherrschaft. Und das haben die natürlich oben erkannt und die davor immer gewarnt haben, die haben sich dann auch durchgesetzt. Ne? Spätestens 1968 nochmal mit der Unterdrückung des Prager Frühlings. Mir fällt auf deine letzte Frage eventuell noch ein Aspekt ein, wenn ich gefragt werde. Ich glaube, dass man mitdenken muss, dass so eine derart der Zentralismus, nenne ich es jetzt mal so, die Kommandowirtschaft, derart der Zentralismus, wo also alle wirtschaftlichen Aspekte sozusagen zusammenlaufen, in einer extensiven Produktion, also da, wo es wirklich darum geht, jetzt alle in die Wiesche und zum Neuaufbau und 1000 Leute dahin, hat es schon einen produktiven Effekt. So, aber was jetzt Bernd geschildert hat, in dem Augenblick, wo es dann um qualifizierte Arbeit geht und eine intensive Produktion, da begann dieses System auch von der Produktionskapazität her abzubauen. Weil das, und das ist ein spannender Punkt, ja, der hängt ja mit vielen zusammen. Zwei ganz kurze Bemerkungen wollte ich machen, die eine nochmal zum Berichtswesen. Du hattest es angedeutet, Bernd, aber dann nicht mehr ausgeführt. Es gab schon ein riesen Berichtswesen nach oben, aber die Kaderpolitik, die ja dazu geführt hat, dass spätestens Anfang der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre, alle entscheidenden Leitungskadern mit Genossen, also mit Parteimitgliedern besetzt waren, haben diese Genossen unter Parteidisziplin gestellt. Das heißt also, da begann denn das, was man dann manchmal belächeln kann, aber was für unser eins ja Folgen hatte, dramatische, die Lügengeschichten nach oben. Weil man, ne, also es gab schon, aber die derart unter Parteidisziplin gestellten Kombinatsdirektoren, die zitterten alle vor dem mächtigen Mann hier, Günther Mittag im Politbüro, und haben nie einen Mucks gesagt. Ja, das ist, weil der hat die so bei den Veranstaltungsversammlungen, Parteiversammlungen natürlich, da waren ja alle in der Partei, hat die so zusammengeschissen, wenn da wirklich einer mal gesagt, das läuft hier nicht so gut oder so. Eine allerletzte Bemerkung, Bernd, du hast geendet mit der assoziierten Arbeit von Marx, und ich wollte einfach nur so ans Publikum und an mich auch, ich denke, ich bin völlig d'accord mit dir, das ist eine Grundlage, aber die müssen wir natürlich jetzt ausfüllen. Was heißt denn das? Also das wäre dann sozusagen für eine der nächsten Veranstaltungen, oder vielleicht kommen wir ja noch dazu. Selbstverständlich, hast völlig recht. Ich wollte, also mit dem Letzten sowieso, mir geht es nur immer darum, dass man gerade für die Leute, die manchmal auch im Kapital lesen, dass sie vielleicht eben mit diesem Gedanken der assoziierten Arbeit von Marx eben auch den Unterschied nochmal mitdenken zur Kooperation, wie Marx den im Kapital entwickelt. Nicht? Kooperation sozusagen, die Zusammenarbeit. Aber es ist die Ausdehnung dieser Art kapitalistischer Kooperation auf die gesamte Gesellschaft heißt nicht Sozialismus. Kann man denn planen, aber es ist nicht die selbstbestimmte Planung, sondern es ist die fremdbestimmte, beherrschte, wo die Arbeit eben nach wie vor nicht frei ist. Das ist ein wichtiger Gedanke für mich, wenn man über Sozialismus der Zukunft spricht. Ich wollte noch eins jetzt kurz sagen, das habe ich in der Tat vergessen, das Stichwort hier zu erwähnen. Das ganze sowjetische Modell entspringt natürlich, völlig richtig, was Renate eben sagte, entspringt natürlich dem stalinistischen Industrialisierungssprung sozusagen. Das war der brutalste in der Geschichte bis dahin, aber sie haben es natürlich geschafft, in 25 Jahren, Pi mal Daumen, sozusagen aus der Sowjetunion, aus einem halb mittelalterlichen Land per Industrialisierung ein modernes Industrieland zu machen. Urbanisierung ist durchgeführt, die Bildungsreform ist durchgeführt, also selbst im Zeichen Stalins, aber sie konnten alle lesen und schreiben und hatten jetzt weitgehend Licht, selbst nach den katastrophalen Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs sozusagen, war die Sowjetunion jetzt ein Industrieland. Aber das war, hieß eben in der Tat genau das, was Renate sagte, Mengenzuwachs durch Neubau auf der grünen Wiese und nicht Rationalisierung, Innovation. Die Innovation kam immer aus dem Westen, bis zum Schluss. Weil Günther Mittag mal einen Film über Industrieroboter gesehen hat, war er der Erste im Ostblock, der angefangen hat, Industrieroboter zu bauen. Darum haben sie die Rationalisierungsmittelbetriebe in den Kombinaten gegründet. Die Realität war aber, dass sie sich aus dem Westen die modernen Maschinen oder Roboter auch holten und haben sie das nachgebaut, weil die eigenen auch Mittel gar nicht zur Verfügung standen. Anfang der 70er Jahre wurde in Ilmenau über Mikrochips und solche Dinge geforscht. Aber so, die Trabi-Bauer, die hatten schon irgendwie neue Modelle sozusagen, aber am Schluss fuhr immer noch der gleiche Trabi, weil sozusagen die zentrale Planung überhaupt nicht diese Innovation von unten sozusagen vorgesehen hatte, sondern immer nur was von oben kam. Und von oben kam das, was man im Westen kopieren konnte. Also sehr vereinfacht gesagt, nicht eigene. Darum hatten ja hinter der Mauer auch die meisten DDR-Bürger das Grundgefühl, also es entsprach eben auch der Realität, Entwicklung findet woanders statt. Ja, wir hinken immer hinterher, mal besser, mal schlechter. Aber mit der grünen Wiese, das ist nochmal ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ne? Und das hat Ulbricht übrigens dann nach dem Mauerbau ganz klar erkannt. Übrigens hat er auch, was das Berichtswesen und solche Dinge ging, mit Dinge zugelassen. Er wollte ja eine sozialistische Marktforschung einführen. Das ist dann unter Honecker alles wieder abgeschafft worden. Aber da sieht man was mit. Das Leipziger Jugendforschungsinstitut hat über Jugend ganz tolle Sachen herausgekriegt. Als Honecker die Macht übernommen hat, hat Honecker, der Jugendfunktionär ja mal war, der FDJ-Chef, der hat das verbrannt, das Zeug, weil er es nicht hören wollte und sehen wollte, was die über die Jugend rausgekriegt haben. So. Ja, soweit ist das Berichtswesen eben abhängig auch von den Zeitläufen gewesen, auch in der DDR. Ich habe jetzt noch drei Fragen gesehen, die würde ich noch dran nehmen und danach schließen und würde hier vorne in der Ecke so ein bisschen sammeln. Okay, ich sehe jetzt nur gerade von der Technik das Abwinken, deswegen halte ich es ganz kurz. Ich wollte fragen, du hast ja letztendlich so die DDR-Wirtschaft als so eine Kommandowirtschaft charakterisiert. Mich würde interessieren, ist denn eine Mangelwirtschaft sozusagen aus deiner Sicht ein Resultat von einer Planwirtschaft oder ginge das eigentlich auch anders und besser und könntest du dir für die DDR, also wenn du jetzt mal wünscht dir was spielen, könntest du deine Top 3 Forderungen aufstellen, wenn man diese drei Sachen anders gemacht hätte, hätte das wesentlich besser laufen können. Kannst du das so einfach sagen? Nee, kann ich leider nicht. Das habe ich mir gewünscht, schon, aber ich sag mal, jetzt speziell für die, du fragst ja nach der DDR, das geht schon damit los, dass es eigentlich ein verkrüppeltes Kind ist, was die Sowjets in die Welt gesetzt haben. Denn von der DDR-Bevölkerung war die DDR nicht gewählt worden und gewollt worden. Von der Westdeutschen übrigens auch nicht, die wollten auch nicht unbedingt den Weststaat. sozusagen die großen Spalter, das waren Adenauer und Ulbricht. Ja, der eine für die Amerikaner sozusagen und der andere für die Sowjets hat das durchgesetzt. Am meisten gelitten hat die Arbeiterklasse. So, das nur mal so als Vorspruch. Und das heißt, wenn jede ernsthafte Reform in der DDR in demokratische Varianten übergeht, dann bestand immer die große Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen die deutsche Frage auf der Tagesordnung steht. Die Linke, na, die nach 68er Linke, das muss man sagen, im Westen wie im Osten, wollte davon nichts wissen und hat den Kopf in den Sand gesteckt. Ich darf sagen, es ist mir schon wichtig, dass ich einer der ganz wenigen an einer Hand abzuzählenden Leute in der Linken war, die das so gesehen haben. Ich bin noch im Sommer 1989 für so eine These ausgelacht worden von meinen Freunden, bis es dann tatsächlich ganz schnell so kam. Also diese Frage stand ja immer. Das heißt nicht, dass sie so stehen muss, wie sie denn realisiert wurde, als Anschluss an den Westen, als Unterwerfung unter so eine konservative Regierung wie die von Kohl und so weiter. Das nicht, da kommt vieles dazu, was sozusagen den konkreten Verlauf angeht. So, das ist schon mal was für die DDR Spezifisches. Wenn du jetzt aber so ganz abstrakt fragst, dann gibt es natürlich ein paar Dinge, wo man meines Erachtens schon mit relativ lockerem und unkomplizierteren Maßstäben Effizienz hätte erhöhen können. Die Grundprobleme, dass es eben sozusagen ein Herrschaftssystem sich per diese Art von Planung und Leitung realisiert hat, die wären damit nicht weg gewesen, aber die Effizienz hätte größer sein müssen. Man hatte die, habe ich erzählt, die industrielle Warenproduktion bis zum Schluss, in 50er Jahren noch die Bruttoproduktion, also Kategorien der Produktion zum Kennzeichen für die Bewertung der Betriebe gemacht. Man hätte ganz einfach auch den Umsatz, und das heißt sozusagen die verkauften Erzeugnisse, wenigstens schon mal ins Auge als zentrale Kategorie nehmen müssen. Damit ist nicht unbedingt die Effizienz der internen Rationalisierung erhöht, aber bei der Kategorie industrielle Warenproduktion, da ist es egal, ob die im Lager liegen bleibt oder ob sie wirklich Kunden erreicht und keiner will die Schrankwand kaufen, weil sie so hässlich ist oder irgendwas. Ja, oder das Schönste waren ja immer Modeartikel, ja, die kamen dann 3 Jahre oder 5 Jahre zu spät, haben sie in westliche Mode kopiert, weil sie endlich Investitionsmittel bekommen haben, aber die Mode war längst vorüber, war so unverkäuflich und die Leute waren unzufrieden. Also sowas hätte man mindestens dadurch erleichtern können. Auch dieses Nöspel, also darüber reden wir nachmittags konkreter nochmal, das neue ökonomische System der Planung und Leitung, wie es denn in den 60er Jahren durchgesetzt worden ist, hat schon eine Effizienzsteigerung bewirkt. Der Kern, der ist dann nicht durchgesetzt worden, das war, dass man die Kategorie Gewinn zum zentralen Bewertungsmaßstab macht. Weil die Kategorie Gewinn den Verkauf behält, das ist das, was man erwirtschaftet hat, nicht nur produziert hat, und gleichzeitig ein Effizienzkriterium ist für den rationalen Umgang mit Produktionsfonds wie mit Arbeitskräften. So, wenn man das jetzt wieder mit Kapitallogik liest, stellt sich dann natürlich wieder die Frage, wer macht den Gewinn, in wessen Interesse, ist da ein Herrschaftsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit dahinter verborgen, etc. Die Fragen stellen sich dann alle auch natürlich. Für Marxisten auf jeden Fall. Aber im Sinne der Effizienz, des rationaleren Umgangs und so weiter, wäre das der zweite Punkt gewesen. Der dritte, ich nehme jetzt ein bisschen für die nachmittags kommen wollen, ein bisschen schon vorweg, die Diskussion in den 60er Jahren war ganz stark auch davon geprägt, nicht die Produktion, sondern die Reproduktion ins Auge zu fassen, das im Kopf zu behalten. Zum Beispiel für die Gestaltung der Preise. In die Gestaltung der Preise mit einzubeziehen, nicht nur im ersten Band des Kapitals, das war nämlich der Hintergrund, sind nur bis zum ersten Band gekommen, immer alle, und sind beim Durchschnittsprofit oder beim Durchschnittskosten und so weiter stehen geblieben. Und die Durchschnittskosten waren dann die Basis dafür, für die Auflagen der Betriebe. Das Ergebnis war dann eben, dass, ich sag mal, die Heizungskosten, nur ein Beispiel, das ganze Jahr über gleich behandelt wurden. Mal da es ja Durchschnittskosten waren. Das heißt also, das ist der Hintergrund dafür, und das gilt dann für andere Dinge eben auch, nicht nur für Heizkosten, das oft gesagt wurde, die vier wichtigsten Hauptfeinde des Plans, kennt ihr die? Frühling, Sommer, Herbst und Winter sozusagen. Also bei Durchschnittskosten hat man eben das Problem, dass es mal zu viel, mal zu wenig, aber nie stimmt, weil der Durchschnitt ja vielleicht an zwei Tagen im Jahr erreicht wird sozusagen. Solche Dinge, die hätte man schon tatsächlich verändern können, aber dann wäre es nicht nur bei einer Veränderung geblieben, sondern dann standen gleich immer größere Veränderungen ins Haus. Und dann standen Machtfragen zwischen den verschiedenen Interessengruppen der Politbürokratie. Ja? So, also zwischen den Technokraten eher und den klassischen orthodoxen Politbürokraten und so weiter und so fort. Das war die Auseinandersetzung der 60er Jahre im Grunde genommen. Und dann haben sich mit Honecker 1971 dann eben, oder 1970 und Moskaus Hilfe, haben sich dann die alten Kader wieder durchgesetzt. Ja. Ich würde sagen, erstmal bis hierher, ganz vielen Dank für eure Fragen und Diskussionsbeiträge. Danke Bernd für den Vortrag und die Diskussion. Wir haben ja die Möglichkeit, gerade in den Workshop-Parts diese Diskussion auch noch weiter zu vertiefen. 14 Uhr wird es weitergehen mit den Workshops. Hier im Saal findet der Workshop mit Hannes Giesler über die Ökonomie des Realsozialismus am Beispiel der DDR statt. Und Renate Hürtgen wird einen Workshop machen über das Ende der Autonomarbeiterbewegung in der DDR. Und Bernd macht einen Workshop über die Reformdebatten in der DDR. Im Ostblock, genau. Und diese Workshops von Bernd und Renate werden in den Zelten draußen stattfinden. Genau. Und noch eine Ansage: Wir brauchen für heute noch Leute, die sich in die Schichten eintragen. Ihr findet es auch am Einlass unter anderem den Link zu der Helferinnengruppe. Das wäre ganz gut, wenn da die Sachen noch abgedeckt werden. Ansonsten erstmal bis hierher.